Polen lag heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen. Der Krieg, der viele Väter hatte. Die letzte Woche vor dem Krieg. 22. August 1939. Die letzten Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs sind angebrochen. Wenige Tage zäher Verhandlungen zwischen den europäischen Mächten werden entscheiden, ob der Rest der Versailler Nachkriegsordnung erhalten oder überwunden wird. Werden entscheiden, ob in Europa Frieden herrschen oder Krieg sein wird. Wie war die Ausgangslage 10 Tage vor dem 1. September 1939? Um diese Frage beantworten zu können, muss man zurückgehen in das Jahr 1914. Im Juni dieses Jahres starb der österreichische Thronfolger Erzherzog Ferdinand bei einem Attentat in der serbischen Hauptstadt Sarajevo. Beistandsbündnisse und gemeinsame Interessen Russlands, Frankreichs und Englands mit den Serben auf der einen Seite und des Deutschen Reiches und der Türkei mit Österreich-Ungarn auf der anderen ließen die Lage innerhalb weniger Wochen eskalieren und mündeten in den Ersten Weltkrieg. Der Krieg zog sich 4 Jahre hin. 1916 standen England und Frankreich am Rande einer Niederlage. Russland kapitulierte und schied 1917 aus dem Kriege aus. Ein Sieg der Achsenmächte schien möglich. Erst als im Jahre 1917 die USA mit frischen Truppen und modernsten Waffen an der Seite der Westmächte in die Kämpfe eingriffen, gerieten die abgekämpften deutschen und österreichischen Truppen in die Defensive. Doch vor dem drohenden Zusammenbruch der deutschen Front verkündete der amerikanische Präsident Woodrow Wilson einen 14-Punkte-Vorschlag zum Waffenstillstand, der den Deutschen eine faire Behandlung zusicherte. Angesichts der schwierigen militärischen Lage akzeptierte die deutsche Seite das Angebot. Wenig später kam es zum Waffenstillstand und der Konferenz von Versailles, die in fataler Weise Geschichte schreiben sollte. Die Konferenz leitete nicht Woodrow Wilson, dessen 14-Punkte-Programm die Deutschen und Österreicher dazu gebracht hatte, ihre Truppen aus Frankreich und Belgien in die Heimat zurückzuziehen, sondern der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau. Dieser setzte sich nicht nur über den 14-Punkte-Plan Wilsons hinweg, sondern erschloss darüber hinaus auch die deutsche Konferenzdelegation von den Verhandlungen aus. Briten, Franzosen, Amerikaner, Belgier, Polen und 22 weitere Siegerstaaten beschlossen unter sich, wer schuld am Kriege war und welche Reparationen die Besiegten zu erbringen hatten. Sie legten damit einseitig die nach dem Tagungsort benannte Versailler Nachkriegsordnung für Europa fest, die allein zu Lasten der Besiegten ging. Am 7. Mai 1919 wurden die Bedingungen erstmals der deutschen Delegation eröffnet. Clemenceau überreichte den Deutschen die Unterlagen mit den Worten: Die Stunde der Abrechnung ist gekommen. Die Bitte der deutschen Delegation, den Vertrag, den sie unterschreiben sollte, vorher auch zu verhandeln, wurde kategorisch zurückgewiesen. Um ihrem Forderungskatalog den Anschein einer Berechtigung zu geben, hatten sich die Sieger darauf geeinigt, Deutschland und seinen Verbündeten die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg zuzuschreiben. Der sogenannte Friedensvertrag verlangt von Deutschland umfangreiche Gebiets- und Bevölkerungsabtretungen. Elsass-Lothringen sollte an Frankreich, Posen, der größte Teil Westpreußens und das oberschlesische Industriegebiet sollte an Polen, das Memelgebiet an den Völkerbund, das Hultschiner Ländchen an die Tschechoslowakei, Nordschleswig an Dänemark, das Gebiet um die Städte Eupen und Malmedy an Belgien und schließlich Danzig mit dem Umland als Freistaat unter die Hoheit des Völkerbundes abgetreten werden. Der einseitig beschlossene Vertrag stellte darüber hinaus das Saarland für 15 Jahre unter Frankreichs Herrschaft und verbot den Anschluss Österreichs an Deutschland, den die neue Wiener Nationalversammlung gleich nach Kriegsende gefordert hatte. Die Gebietsabtretungen gliederten mehr als 7 Millionen Menschen aus dem Deutschen Reich aus. Die neuen Grenzen zerrissen hunderttausende Familien auf unbestimmte Dauer. Mit dem Vertrag verlor Deutschland auch seine gesamten Kolonien. Die Streitkräfte wurden auf 100.000 Mann im Heer und 15.000 Mann in der Marine reduziert. Das Deutsche Reich wurde gezwungen, den größten Teil seiner Handelsflotte und der Goldreserve an die Sieger zu übergeben. Abzuliefern waren auch der Großteil der jährlichen Eisenerz- und Kohleförderung, Unmengen von Nutzvieh und Landwirtschaftsmaschinen, 150.000 Eisenbahnwaggons sowie Tausende von Lokomotiven und Lastkraftwagen. Das gesamte private Auslandsvermögen und unzählige Industriepatente wurden konfisziert und von den Siegern ausgewertet. Und als sei das alles noch nicht genug, verlangten die Siegermächte von Deutschland außerdem noch eine Wiedergutmachungszahlung in Höhe von 226 Milliarden Goldmark, die über Jahrzehnte abgezahlt werden sollte. Die Deutschen waren ebenso bestürzt wie enttäuscht. Diese Forderungen hatten nichts mehr mit dem 14-Punkte-Programm Wilsons zu tun, das unter Betonung des Selbstbestimmungsrechts der Völker Vorschläge für eine gerechte und stabile Friedensordnung entwickelt hatte. Die Parteien im Reichstag lehnen die Verträge als Diktat der Siegermächte ab. Erst die Drohung, die Kriegshandlungen gegen die Deutschen wieder aufzunehmen, führen schließlich zur Unterzeichnung. Ein Akt, der von der überwiegenden Mehrheit der Deutschen als Verrat und als nationale Schande empfunden wurde. In klarer Einschätzung der Lage kommentierte der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert von der SPD die aufgezwungenen Vertragsbedingungen mit folgenden Worten: Aus solchem aufgezwungenen Frieden muss neuer Hass zwischen den Völkern und im Verlauf der Geschichte neues Morden erwachsen. Die Bedingungen des Versailler Vertrages waren so maßlos und das spätere Entgegenkommen der Sieger so gering, dass daran auch jeder Versuch in Deutschland eine stabile Demokratie zu errichten von vornherein scheitern musste. Da die kaum erfüllbaren Zwangsabgaben zur Verelendung breiter Schichten der Bevölkerung führten, die Inflation anheizten und Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit trieben, gewannen die Parteien, die die Abschaffung der Fesseln von Versailles versprachen, zunehmend an Bedeutung. Angesichts der allgemeinen Ablehnung und Empörung veröffentlichte selbst die Kommunistische Partei Deutschlands im August 1930 folgendes Dekret: Wir erklären feierlich, dass wir im Falle unserer Machtergreifung alle sich aus dem Versailler Frieden ergebenden Verpflichtungen für null und nichtig erklären werden. Keiner aber nutzte die Stimmung des Volkes so erfolgreich wie der Führer der nationalsozialistischen Bewegung Adolf Hitler. Es gab keine Versammlung seiner Partei, in der er nicht gegen die damals sogenannten Schandverträge von Versailles zu Felde zog und ihre Abschaffung forderte. Sein Versprechen, die von Deutschland abgetrennten Deutschen wieder heim ins Reich zu holen, die Fesseln von Versailles zu sprengen und die Massenarbeitslosigkeit zu überwinden, legten den Grundstein für den Wahlsieg der Nationalsozialisten und Hitlers Machtergreifung im Jahre 1933. Versprechen, denen in den folgenden Jahren auch Taten folgen. 1935 gelang ihm die Rückangliederung des Saarlandes. 1936 ließ er wieder deutsche Truppen im bis dahin entmilitarisierten Rheinland stationieren und 1938 erfolgte der von einer Mehrheit der Österreicher gewollte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs bilde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich! Musik Im gleichen Jahr setzte Hitler erstmals mit der offenen Androhung von militärischer Gewalt auch den Anschluss der Sudetenlande und damit von 3 Millionen Sudetendeutschen an das Deutsche Reich durch. Entscheidungen, die dem Vertrag von Versailles widersprachen und die Siegerstaaten herausforderten. Im März 1939 zerfiel die Tschechoslowakei in 3 getrennte Staaten. Einen dieser Staaten, die sogenannte Rest-Tschechei, ließ Hitler militärisch besetzen und erklärte ihn zu einem deutschen Protektorat. Zwar waren die Tschechen bis 1918 über 900 Jahre Angehörige des Deutschen Reiches gewesen, aber sie waren keine Deutschen, die heim ins Reich geholt werden wollten. Mit diesem Schritt hatte Hitler zum ersten Mal den bisherigen Weg seiner legitimen Außenpolitik verlassen und ein fremdes Land militärisch besetzt. Das ohnehin dünne Tuch zwischen den Westmächten und dem Deutschen Reich war damit zerrissen. Neben diesen Ereignissen spielte vor allem die Entwicklung der deutsch-polnischen Verhältnisse eine zentrale Rolle. Obwohl der Vertrag von Versailles Polen, die Provinz Posen, fast das gesamte Westpreußen und das oberschlesische Industriegebiet zugesprochen hatte, forderte die Regierung in Warschau weitere deutsche Gebiete, insbesondere ganz Oberschlesien, Ostpommern, Teile Ostpreußens und das Memelland. Forderungen, die unerfüllt blieben, aber bis 1939 immer wieder in der polnischen Presse publiziert wurden. Der polnischen Forderung, die Annektierung der deutschen Gebiete von 1918 bis 1921 an Polen anzuerkennen, kam keine deutsche Regierung nach. Alle deutschen Regierungen der Weimarer Republik hielten die Grenzfragen gegenüber Polen offen. Hitler war der Erste, der diese Anerkennung als Gegenleistung für die Rückkehr Danzigs anbot. Ab 1934 kam es zu einer deutsch-polnischen Normalisierung und zum Abschluss eines deutsch-polnischen Freundschaftsvertrages. Als im Oktober 1938 die Sudetenlande an Deutschland angeschlossen wurden, erbat die polnische Regierung Hitlers Einverständnis für die Annektierung des tschechischen Industriegebietes von Teschen an Polen. Hitler ließ den Polen freie Hand, weil er dafür auf ein Entgegenkommen bei den 3 noch offenen polnisch-deutschen Fragen hoffte. Der Rückangliederung Danzigs an Deutschland, der exterritorialen Transitwege nach Ostpreußen und der Einhaltung der Menschenrechte für die deutsche Minderheit in Polen. Nach Hitlers Zugeständnis für die polnische Annexion des Teschengebietes versuchte die deutsche Reichsregierung, die noch offenen deutsch-polnischen Probleme in 6 Anläufen auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Kern des ersten deutschen Vorschlags vom Oktober 1938 war das Angebot, im Gegenzug für die Erfüllung der 3 Wünsche, der polnischen Forderung nach Anerkennung der Gebietserwerbungen in Schlesien, Westpreußen und Posen zu entsprechen. Man verhandelte darüber bis zum Januar 1939. Doch außer der polnischen Bekundung, nach Lösungen zu suchen, bewegte sich nichts. Um die stockenden Verhandlungen wieder in Gang zu bringen, erweiterte Hitler im Januar 1939 seinen Kompromissvorschlag auf folgende Formel. Danzig kommt zur deutschen Gemeinschaft und bleibt wirtschaftlich bei Polen. Da Danzig zu diesem Zeitpunkt dem Völkerbund unterstand, war dieser Vorschlag tatsächlich ein Kompromiss. Als im März 1938 die Tschechoslowakei zerfiel, schloss Hitler ein Bündnis mit der neu entstandenen Slowakei und ignorierte alle polnischen Wünsche, die auf eigenen Landgewinn aus der tschechoslowakischen Erbmasse zielten. Polen reagierte darauf durch einen Beistandspakt mit England, der Einberufung von 330.000 Reservisten und der Inmarschsetzung von Kampfverbänden in Richtung Danzig. Deutsche Verhandlungsgesuche zur friedlichen Beilegung der Krise wurden von nun an brüsk zurückgewiesen. Hitler, der bis dahin auf eine Verständigungslösung mit Polen hingearbeitet hatte, war von diesen Drohgebärden Polens überrascht. Er kündigte den Freundschaftsvertrag von 1934, den er durch den polnischen Vertrag mit England als gebrochen ansah, und gab dem Oberkommando der Wehrmacht die Weisung, einen Angriff gegen Polen so vorzubereiten, dass der ab dem 1. September 1939 begonnen werden könnte. Die Stimmung in Polen verschärfte sich, aber noch immer setzte Hitler auf die friedliche Verständigung. Seit März 1939, mit Hitlers völkerrechtswidrigem Tschechei-Protektorat, der Einberufung der Reservisten in Polen und dem britisch-polnischen Beistandspakt, verschlechterte sich das Los der deutschen Minderheit in Polen dramatisch. Deutsche Schulen wurden geschlossen, vielen Deutschen Geschäfts- und Betriebslizenzen entzogen, Arztapprobationen wurden widerrufen, Bauernhöfe angesteckt, Geschäfte boykottiert und Deutsche auf offener Straße verprügelt. Als die Übergriffe immer weiter zunahmen, drohte die Lage zu eskalieren. Inzwischen war der 22. August 1939 angebrochen. Hinter den Kulissen begann die Arbeit der Diplomaten. Die Zeit drängte. Die folgenden Tage sollten über Krieg und Frieden entscheiden. Mittwoch, der 23. August 1939. 9 Tage vor dem Kriegsausbruch. Die Sensation der Morgenpresse ist die Nachricht vom Flug des deutschen Außenministers von Ribbentrop nach Moskau. Die Zeitungen berichten, dass die deutsche Reichsregierung und die Regierung der Sowjetunion übereingekommen seien, einen Nicht-Angriffspakt zu schließen. Der britische Premierminister Chamberlain, der kurz zuvor erfahren hatte, dass die Bemühungen seiner Regierung mit der Sowjetunion, einen Pakt gegen Deutschland zu schließen, gescheitert waren, schickt sofort Botschafter Henderson mit einem Brief zu Hitler. Hitler versichert Henderson seine persönliche Wertschätzung, beklagt sich danach aber über Englands Haltung gegenüber Deutschland in der Danzig-Frage. Deutschland habe Polen ein anständiges und faires Angebot gemacht, ohne dass Polen sich bewegt hätte. Er sehe keine Möglichkeit auf dem Verhandlungswege, weil er überzeugt sei, dass der britischen Regierung gar nichts an einer solchen Regelung liege. Henderson entgegnet: Dass das deutsche Angebot zwar erfolgt sei, doch habe es den Charakter eines Diktats gehabt. Hitler kommt zum Grundsätzlichen und bedauert, dass England sich ihm, der er selbst der größte Freund Englands sein wollte, zum Feinde macht. Er betont, dass Deutschland niemals etwas zum Schaden Englands unternommen habe. Trotzdem stelle sich England gegen Deutschland. Und in Bezug auf Danzig und auf Polen führt er aus, dass England den Standpunkt einnehme, lieber Krieg als etwas zum Vorteil Deutschlands. Hendersons Antwort stellt die Dinge britisch dar. Man habe sich nur gegen den Grundsatz der Gewalt gestellt. Hitler droht, dass er bei dem geringsten polnischen Versuch, noch weiterhin gegen Deutsche oder gegen Danzig vorzugehen, sofort eingreifen werde. Bei der nächsten polnischen Provokation werde ich handeln. Hitler hat damit unmissverständlich klargestellt, dass er angesichts der Tätlichkeiten gegen Deutsche in Polen und der Zwischenfälle an der deutsch-polnischen Grenze nicht mehr bereit ist, derartige Übergriffe tatenlos hinzunehmen. Er hat Botschafter Henderson zudem zu verstehen gegeben, dass er England die Schuld dafür gibt, dass alle Verhandlungen mit Polen inzwischen zwecklos sind. Henderson seinerseits hat versucht, Hitler darzustellen, dass ein Krieg mit Polen einen Krieg mit Großbritannien nach sich zieht, auch wenn die Sowjetunion nun nicht mehr auf der Seite Englands steht. Chamberlains Brief, den Henderson an Hitler übergibt, stellt noch einmal Englands Bündnistreue gegenüber Polen in den Vordergrund. Doch er enthält auch 2 Angebote. Das erste ist ein Spiel auf Zeit mit wenig Sinn für die Dramatik jener Krise. Chamberlain schlägt vor, die Verhandlungen mit Polen so lange auszusetzen, bis sich das deutsch-polnische Verhältnis abgekühlt und beruhigt hat. Das zweite Angebot muss Hitler locken. Der britische Premier stellt spätere Verhandlungen in Aussicht, die parallel zur Danzig-Frage gleichzeitig die großen zukünftigen internationalen Beziehungen regeln könnten, einschließlich derer, die England und Deutschland interessieren. Das ist verklausuliert, das Angebot, mit der Regelung der Polensache auch das deutsch-englische Verhältnis neu zu arrangieren. Das ist genau das, was Hitler seit seinem Amtsantritt versucht hat. Darüber hinaus enthält Chamberlains Brief die sehr direkte Warnung, dass eine militärische Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich ein langer Krieg mit vielen Fronten werde. Tragisch für das deutsche Volk und viele andere Völker ist, dass Hitler die Dimension der Warnung und ihre Konsequenzen nicht erkennt. Er kann sich nicht vorstellen, dass Großbritannien die Danzig-Frage zu einem Weltkrieg ausweiten wird. Doch England ist zum Krieg entschlossen. Es wird die Dominions von Australien über Indien bis Kanada aufbieten, die alte Waffenbrüderschaft zu den USA reaktivieren und den Krieg an Deutschlands weite Flanken tragen. Hitler hat es eilig mit der Antwort. Schon um 18 Uhr des gleichen Tages überreicht der Henderson den Antwortbrief an Chamberlain. Er betont den Wunsch nach Freundschaft mit Großbritannien, beklagt sich über Polen und rollt den Ball mit einem Hinweis auf die Verantwortung für Versailles zurück nach England. Deutschland, so schreibt Hitler, hat niemals Konflikte mit England gesucht und sich nie in englische Interessen eingemischt. Es hat sich im Gegenteil, wenn auch leider vergebens, jahrelang bemüht, die englische Freundschaft zu erwerben. Soweit Hitlers Antwort auf das Angebot umfassender Verhandlungen. Er wendet sich dann Polen zu und setzt fort: Deutschland war bereit, die Frage Danzig und die des Korridors durch einen wahrhaft einmalig großzügigen Vorschlag auf dem Wege von Verhandlungen zu lösen. England habe, so argumentiert er, dieses Angebot durch Stimmungsmache gegen Deutschland und durch die Garantieerklärung an die Polen sabotiert. Deutschland werde Druck und Ultimaten auf die deutsche Minderheit in Polen und gegen die Stadt Danzig nicht mehr weiter dulden. Unabhängig davon müssen und werden die Fragen des Korridors und von Danzig ihre Lösung finden. Der Brief endet mit den Sätzen: Die Frage der Behandlung der europäischen Probleme im friedlichen Sinne kann nicht von Deutschland entschieden werden, sondern in erster Linie von jenen, die sich seit dem Verbrechen des Versailler Diktats jeder friedlichen Revision beharrlich und konsequent widersetzt haben. Ich habe Zeit meines Lebens für eine deutsch-englische Freundschaft gekämpft, bin aber durch das Verhalten der britischen Diplomatie wenigstens bisher von der Zwecklosigkeit eines solchen Versuchs überzeugt worden. Wenn sich dies in der Zukunft ändern würde, könnte niemand glücklicher sein als ich. Gezeichnet Adolf Hitler. Dieser Notenaustausch lässt noch auf Verständigung hoffen. Beide Regierungschefs versichern, dass sie einen Krieg vermeiden wollen. Doch beide verfolgen auch eine Doppelstrategie, die in sich widersprüchlich ist. Chamberlain will die Lösung der anstehenden Probleme nur auf dem Verhandlungsweg dulden, doch den hat er mit seinem Garantieversprechen an die Polen de facto selbst versperrt. Hitler will sowohl eine Annäherung an England als auch einen Fortschritt in der Danzig-Frage. Auch das ist angesichts der britischen Haltung kaum miteinander vereinbar. Hitler steht vor dem Entweder-Oder und bereitet sich auf beides vor, Verhandlungen und Krieg. Am Nachmittag des 23. August befiehlt er dem Wehrmachtsadjutanten Oberst Schmund, das Oberkommando der Wehrmacht solle den Angriff auf Polen für den 26. August um 4.30 Uhr früh vorbereiten. Nach dem Brief an Chamberlain und der Unterredung mit Schmund sendet Hitler folgendes Telegramm an den französischen Ministerpräsidenten Daladier: Ich hege keinerlei Feindschaft gegen Frankreich. Ich habe persönlich auf Elsass-Lothringen verzichtet und ich habe die deutsch-französische Grenze anerkannt. Ich will keinen Konflikt mit Ihrem Lande und ich wünsche nur gute Beziehungen zu ihm zu unterhalten. Daher ist der Gedanke, dass ich wegen Polen Frankreich bekämpfen müsste, sehr hart für mich. Nun, die polnischen Herausforderungen haben für das Reich eine Lage herbeigeführt, die nicht andauern kann. Ich werde Frankreich nicht angreifen, doch wenn es an dem Konflikt teilnimmt, werde ich bis ans Ende gehen. Daladiers Antwort geht am 27. August bei Hitler ein. In der Nacht des 23. August unterzeichnen der deutsche Außenminister von Ribbentrop und sein sowjetischer Kollege Molotow in Moskau den deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt sowie ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem beide Seiten ihre jeweiligen Interessenssphären in Osteuropa abstecken. Donnerstag, der 24. August 1939, 8 Tage vor dem Kriegsausbruch. Um 2 Uhr in der Frühe meldet von Ribbentrop Hitler telefonisch die Unterzeichnung des Vertrages. Hitler hofft, dass England angesichts der damit geschaffenen neuen Lage seine Rolle bei der Unterstützung Polens überdenkt und dass auch Polen bereit sein würde, wegen Danzig ernsthaft zu verhandeln. Ebenso wie in England und Frankreich, wo Kriegs- und Friedensparteien miteinander ringen, gibt es auch in Hitlers Nähe Männer, die einen Krieg verhindern wollen, und solche, die auf eine Abrechnung mit den Polen drängen. In Berlin zählt Außenminister von Ribbentrop zu denjenigen, die eine kriegerische Lösung favorisieren. Den Frieden bewahren wollen dagegen sein Staatssekretär von Weizsäcker und der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Marschall Göring. Als Göring die Briefe Chamberlains und Hitlers liest, glaubt er an eine Lösung der aus der Danzig-Polen-Frage entstandenen deutsch-englischen Auseinandersetzung. Um von Ribbentrop zu umgehen, schaltet Göring den schwedischen Industriellen Dalerus als Vermittler ein. Er ruft den Schweden nach Berlin, legt ihm die Bedrohlichkeit der Lage dar und bittet ihn, am nächsten Tag nach London zu fliegen, um der englischen Regierung zu übermitteln, dass die deutsche Reichsregierung zu einer deutsch-britischen Verständigung zu kommen wünsche. Er beteuert zugleich, dass er seinen ganzen Einfluss nutzen würde, um zu einer solchen Verständigung beizutragen. In London hält Premierminister Chamberlain etwa zur gleichen Zeit eine Rede vor dem Unterhaus, in der er die Bündnistreue der Briten gegenüber den Polen unterstreicht. In dieser Rede weist er auch das Ansinnen Hitlers zurück, Osteuropa als deutsche Interessenssphäre anzuerkennen. England, so Chamberlains Aussage, stehe für die Freiheit und die Unabhängigkeit der Völker. Eine angesichts der blutigen britischen Kolonialpolitik scheinheilig wirkende Beteuerung. Am späten Nachmittag informiert der britische Botschafter Henderson das Foreign Office in London per Telegramm über seine 2 letzten Gespräche mit dem deutschen Kanzler. Mit dem Vertrag mit Russland in der Hand, so Henderson, liegt die Initiative nun bei Hitler. Ich erwarte jetzt ein Ultimatum an Polen. Jetzt ist mit Hitler kaum noch zu verhandeln. Es war niederschmetternd, weil ich von Anfang an der Meinung war, dass die Polen äußerst dumm und nicht weise gehandelt haben. So ist es nun. Vielleicht glaubt die Vorsehung, dass wir erst durch einen Krieg lernen müssen, so etwas nicht wieder zu tun. Gegen Mittag erreicht Hitler eine Meldung des Reichspressechefs, die besagt, dass noch am gleichen Tag mit der Unterzeichnung eines englisch-polnischen Beistandsvertrags zu rechnen sei. Damit bleibt Hitlers Hoffnung unerfüllt. Der deutsch-sowjetische Vertragsabschluss von letzter Nacht könnte die Briten bewegen, den Polen ein Einlenken in der Danzig-Frage nahezulegen. Er lässt General Keitel, den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, zu sich kommen, um zu erfahren, ob man den Angriff gegen Polen noch anhalten und verschieben könne. Er müsse Zeit für weitere Verhandlungen gewinnen. Als eine Eilanfrage beim Heer bestätigt, dass ein Aussetzen möglich ist, ordnet Hitler an, den Angriff auf einen unbekannten Zeitpunkt zu verschieben. An diesem Tag, dem 24. August, setzt Hitler ganz offensichtlich noch immer auf eine Lösung ohne Blutvergießen. Während des ganzen Tages tauschen die Regierungen in London und Warschau rege Informationen aus. Englands Botschafter in Warschau, Sir Kennard, telegrafiert nach London, dass die deutschen Klagen über angebliche Misshandlungen von Minderheitenangehörigen Übertreibungen seien. So seien nicht 76.000 Deutsche illegal aus Polen geflohen, sondern höchstens 17.000. Gleichzeitig beklagt er sich über die hohe Zahl von Übergriffen gegen Angehörige der polnischen Minderheit in Deutschland. Ob man dieser Darstellung in London ein Gedenk der früheren Oberhausdebatten über die Terrorisierung der Minderheiten in Polen Glauben schenkt, ist nicht ersichtlich. In Paris bemüht sich die Regierung auf eigene Art um Frieden. Die französische Regierung empfiehlt nachdrücklichst der polnischen, sich vor jeder militärischen Reaktion zu hüten und mit einer diplomatischen Aktion zu antworten, wenn der Danziger Senat von sich aus den Anschluss Danzigs an das Deutsche Reich erklären sollte. Verwunderlich ist, dass Frankreich diese Möglichkeit des Selbstanschlusses nicht als Kompromissvorschlag in die deutsch-englisch-polnische Debatte wirft. Offensichtlich sieht man es in Paris lieber, wenn Deutschland selbst nach Danzig greift, um damit Berlin die Schuld am Kriege zuschreiben zu können. In Washington bleibt Roosevelt trotz des Hitler-Stalin-Paktes bei seiner harten Linie gegenüber Deutschland. Am frühen Morgen dieses Tages, an dem der Pakt geschlossen worden war, verrät der deutsche Diplomat Herbert von Bittenfeld in Moskau einem amerikanischen Kollegen den Inhalt des gerade einmal 6 Stunden alten geheimen Zusatzabkommens, das Osteuropa und auch Polen in eine russische und eine deutsche Interessensphäre teilt. Schon gegen 12 Uhr mittags kabelt der amerikanische Botschafter Steinhardt den Inhalt des geheimen Zusatzprotokolls an das Außenministerium in Washington. Präsident Roosevelt und sein Außenminister Hull kennen damit die Gefahr, die Polen ab sofort auch von Russland droht. Sie unternehmen aber nichts, um Warschau, London und Paris zu warnen. Sie fürchten offensichtlich, dass Polen bei Kenntnis dieser neuen Lage in der Danzig-Frage nachgeben könnte und Hitler dadurch einen weiteren Erfolg auf seine Fahnen schreiben würde. Stattdessen schickt der Präsident am Abend eine Botschaft an die Regierungen in Warschau und Berlin mit der Aufforderung, man möge eine Lösung der deutsch-polnischen Probleme auf friedlichem Verhandlungswege finden. Eine deutliche Warnung vor der nun drohenden Gefahr hätte Warschau sicher überzeugt, Hitlers Vorschlag vom 28. April doch noch zu akzeptieren. Dieser Vorschlag sah als Ausgleich für den Anschluss des Völkerbundsmandats Danzig an Deutschland, für exterritoriale Verkehrswege durch den Korridor und für die Garantie der Menschenrechte für die deutsche Minderheit in Polen 3 Angebote vor. Erstens sollte Polen einen Freihafen und Wirtschaftsprivilegien in Danzig zugestanden werden. Zweitens wollte die Reichsregierung die polnischen Gebietsgewinne von 1920 in Posen, Westpreußen und Südost-Oberschlesien anerkennen, ein alter Wunsch der Polen. Und drittens bot Deutschland einen Friedensvertrag für 25 Jahre an. Eine amerikanische Warnung an die Briten hätte vielleicht auch den Garantievertrag für Polen, der an diesem Tag geschlossen wurde, verhindert und damit zu einer Deeskalation der Lage beigetragen. Doch Roosevelt schweigt. Er will, dass sich Hitler im Danzig-Streit verfängt. Das Schicksal Polens ist ihm dabei offensichtlich relativ egal. Polens Beitrag an diesem Tag besteht in der Schließung der Außengrenzen Danzigs. Die dadurch auftretenden Versorgungsschwierigkeiten in der Stadt heizen die Stimmung der Danziger für einen schnellen Anschluss an Deutschland weiter an. Freitag, den 25. August 1939. 7 Tage vor dem Kriegsausbruch. Hitler hofft noch immer auf ein Einlenken der polnischen Regierung. Gegen 8 Uhr in der Frühe startet der schwedische Vermittler Dalerus in Görings Auftrag mit einer Sondermaschine von Berlin-Tempelhof nach London. Doch erst am Nachmittag erhält er einen Termin beim britischen Außenminister Halifax, um Görings Botschaft zu überbringen. In Berlin jagt inzwischen eine unangenehme Nachricht die andere. Als erstes erhält Hitler die aktuellen Nachtmeldungen von den deutsch-polnischen Grenzen. Wieder wurden deutsche Bauernhöfe auf der polnischen Seite der Grenze in Flammen gesetzt. Deutsche Stoßtrupps rächten diese Brandstiftungen umgehend auf der Gegenseite. Auch der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Als polnische Grenztruppen versuchen, die deutschen Flüchtlingsgruppen mit Gewehr- und MG-Feuer von der Grenze wegzutreiben, dringt deutsche Infanterie auf polnisches Territorium vor, um die Flüchtenden freizukämpfen. Trotzdem werden in dieser Nacht 8 Menschen auf der Flucht erschossen. Außerdem wird wieder ein ziviles Passagierflugzeug auf dem Weg nach Königsberg über der Ostsee von polnischen Flakgeschützen beschossen. Hitler ist empört. Er schreibt spontan an Mussolini und bemüht sich, ohne dies klar anzusprechen, um dessen Unterstützung im Streit mit Polen. Das Verhältnis Deutschlands zu Polen ist nicht durch das Verschulden des Reichs, sondern wesentlich durch das Zutun Englands seit dem Frühjahr unbefriedigend gewesen und war in den letzten Wochen einfach unerträglich. Die Nachrichten über die Verfolgung der Deutschen in diesem Gebiet sind nicht erfundene Pressemeldungen, sondern nur ein Bruchteil einer erschütternden Wahrheit. Die Behauptung der polnischen Regierung, dass sie für die unmenschlichen Vorgänge, für die zahlreichen Grenzzwischenfälle, heute Nacht allein 21 polnische Grenzübergriffe, für die Beschießung deutscher Verkehrsflugzeuge nicht verantwortlich sei, beweist nur, dass sie die von ihr aufgeputschte Soldateska nicht mehr in der Hand hat. Niemand kann unter diesen Umständen voraussagen, was die nächste Stunde bringt. Kaum ist der Brief an Mussolini abgegangen, erreicht Hitler einen Vorabbericht der deutschen Botschaft in London. Er enthält die Auswertung der Reden von Chamberlain und Halifax vor dem Unter- und dem Oberhaus vom Tag zuvor, ein Bild der öffentlichen Meinung, die erste Auswertung der Morgenpresse und die Bestätigung der Unterzeichnung des englisch-polnischen Beistandspaktes. Hitler erfährt durch den Bericht, dass das englische Volk offensichtlich geschlossen hinter der Regierung steht und dass die Parteien von links bis rechts ebenso wie die Presse die Garantie für Polen für einen nicht mehr diskutierbaren Punkt der Ehre halten. Der Bericht hebt allerdings hervor, dass Chamberlain und Halifax in ihren Reden alles vermieden hätten, was die gegenwärtige Lage noch verschärfen könnte. Diese Bewertung aus London erschüttert Hitlers Hoffnung, England könnte Polen zum Schluss doch noch fallen lassen. Die Aussicht, wegen Danzig und der Transitwege in einen Krieg mit England zu geraten, widerspricht Hitlers strategischen Vorstellungen einer zukünftigen deutsch-britischen Zusammenarbeit und Freundschaft. Er beschließt daher am Vormittag des 25. August, den Angriff gegen Polen noch einmal aufzuschieben, um England ein weiteres Angebot zu unterbreiten. Die Begründung gegenüber Keitel ist die gleiche wie am Tag zuvor: Ich brauche Zeit zum Verhandeln. Dann bestellt Hitler den englischen Botschafter Henderson in die Reichskanzlei. Um 13.30 Uhr stehen sich die beiden Männer gegenüber. Hitler spricht nach Hendersons Gesprächsnotiz mit ernster Stimme und mit allen Anzeichen der Aufrichtigkeit. Er knüpft an das letzte Gespräch an, in dem Henderson die Hoffnung auf eine deutsch-britische Verständigung geäußert hatte, und stellt ein großes, umfassendes Bündnis mit England in Aussicht, wenn das deutsch-polnische Problem erst einmal gelöst sei. Hitler informiert Henderson über die 21 Grenzzwischenfälle der letzten Nacht und versichert, er werde solche mazedonischen Zustände an Deutschlands Ostgrenze zukünftig nicht mehr dulden. Er gibt zu verstehen, dass er es bedauern würde, wenn es wegen des Streites mit Polen zu einem Krieg mit England käme. Sofort nach der Lösung der deutsch-polnischen Frage werde er der britischen Regierung ein Vertragsangebot unterbreiten, in dem er den Besitzstand des British Empire garantiere, deutsche Hilfe zusichere, wo immer eine derartige Hilfe benötigt werde, die Endgültigkeit der deutschen Westgrenze ein weiteres Mal bestätige und, indem er begrenzte koloniale Forderungen friedlich auszuhandeln wünsche. In der Sache bleibt Hitler hart. Er sagt: Das Problem Danzig und Korridor muss gelöst werden. Wenn die britische Regierung diese Gedanken erwägen würde, so könnte sich daraus ein Segen für Deutschland und auch für das britische Weltreich ergeben. Wenn sie diese Gedanken ablehnt, wird es Krieg geben. Henderson beharrt auf Englands Bündnis mit den Polen und erwidert, das deutsche Bündnisangebot könne erst in Betracht gezogen werden, nachdem die polnische Frage auf dem Verhandlungswege gelöst worden sei. Hitler entgegnet ihm, dass er seit nunmehr 6 Monaten genau dies versuche. Er habe den polnischen Außenminister Beck mehrmals nach Berlin eingeladen, aber jedes Mal eine Absage erhalten. Nachdem Henderson gegangen ist, beschleichen Hitler Zweifel, ob er den Engländer von seinen Absichten hat überzeugen können. Er bringt seine Anliegen noch einmal in 6 Punkten zu Papier und schickt sie Henderson unverzüglich in die Botschaft nach. In Punkt 2 der Liste schlägt Hitler einen bis dahin unbekannten Ton an, indem er Großbritannien bittet, bei der Rückgewinnung Danzigs und des Korridors behilflich zu sein. Jetzt hat es England in der Hand, die polnische Regierung aufzufordern, auf die moderaten deutschen Forderungen einzugehen. Die Zweifel, die Hitler an diesem Tag beschleichen, betreffen nicht nur die Haltung Englands. Italien hat inzwischen mitgeteilt, dass es sich an einem Kriege Deutschlands gegen Polen nicht beteiligen würde. Hitlers Hoffnung, Italien könnte Polens Verbündeten Frankreich binden, ist damit zerplatzt. Ihm ist auch klar, dass diese Absage die Kräfte in London stärken wird, die eine unnachgiebige Haltung gegenüber Berlin vertreten. Zu diesem Zeitpunkt wird die Angriffsoption für Hitler wahrscheinlicher als eine Verhandlungslösung. Er bestellt die Generale von Brauchitsch, Keitel und Halder in die Reichskanzlei und entscheidet gegen 15 Uhr, dass Polen am 31. August angegriffen wird, wenn es bis dahin keine andere Lösung gibt. Die endgültige Entscheidung wird deshalb auch erst für den 30. August um 17 Uhr anberaumt. Hitler braucht einerseits Zeit zum Verhandeln, darf andererseits aber den 2. September als militärisch letztmöglichen Angriffstag nicht aus den Augen verlieren. Die Zeit wird knapp. Um 17.30 Uhr lässt sich der französische Botschafter Coulandre bei Hitler melden. Hitler, von den Nachrichten des Tages noch sehr angespannt, geht auf Coulandre zu und eröffnet das Gespräch. Angesichts des Ernstes der Lage will ich Ihnen eine Erklärung abgeben, die ich Sie bitte, Ihrem Ministerpräsidenten Herrn Daladier zu übermitteln. Wie ich ihm schon gesagt habe, hege ich keine feindseligen Gefühle gegen Frankreich. Ich habe persönlich auf Elsass-Lothringen verzichtet und die deutsch-französische Grenze anerkannt. Ich will keinen Konflikt mit Ihrem Land. Infolgedessen ist mir der Gedanke, dass ich Polens wegen mit Frankreich kämpfen müsste, außerordentlich schmerzlich. Die polnischen Herausforderungen haben jedoch eine Lage für das Reich geschaffen, die nicht länger andauern kann. Ich habe vor mehreren Monaten Polen, als ich die Rückkehr Danzigs und einen schmalen Gebietsstreifen als Verbindung dieser Stadt mit Ostpreußen forderte, außerordentlich vernünftige Vorschläge gemacht. Die polnische Regierung hat nicht nur meine Vorschläge zurückgewiesen, sondern sie hat auch die deutschen Minderheiten auf das Schlimmste misshandelt. Frankreich würde so etwas genauso wenig dulden wie Deutschland. Diese Dinge haben lange genug gedauert. Und auf neue Herausforderungen werde ich mit Gewalt antworten. Ich lege Wert darauf, es nochmals auszusprechen. Ich wünsche, einen Konflikt mit Ihrem Lande zu vermeiden. Ich werde Frankreich nicht angreifen. Aber wenn es in den Konflikt eingreift, so werde ich bis zum Ende gehen. Sagen Sie das bitte Herrn Daladier von mir. Botschafter Coulandre erwidert: Jetzt, da jedes Missverständnis behoben ist, lege ich Wert darauf, Ihnen mein Ehrenwort als Soldat zu geben, dass Frankreich Polen, falls es angegriffen würde, mit seinen Streitkräften zur Seite stehen wird. Ich kann Ihnen aber gleichfalls mein Ehrenwort geben, dass die Regierung der Französischen Republik bis zum letzten Augenblick alles tun wird, was in ihrer Macht steht, um den Frieden zu bewahren. Sie wird es der polnischen Regierung an Mahnungen zur Vorsicht nicht fehlen lassen. Hitler entgegnet heftig. Warum? Ja, warum haben Sie Polen dann einen Blankoscheck gegeben? Nun rückt der Franzose mit dem eigentlichen Grund für den Krieg heraus, an dessen Schwelle die Welt in diesen Tagen steht. Das ist das Ergebnis der Ereignisse des vergangenen 15. März. Die Besetzung Prags hat einen tiefen Eindruck auf die Gemüter in Frankreich gemacht. Sie hat allenthalben ein Gefühl der Unsicherheit hervorgerufen, wodurch Frankreich veranlasst wurde, seine Bündnisse fester zu knüpfen. Angesichts dieser klaren Worte musste Hitler erkennen, dass ihm nun die Rechnung für die unrechtmäßige Besetzung der Resttschechei vorgelegt wird. Auf der Rechnung stehen unausgesprochen weitere Posten. Die Kündigung von Versailles, die Angliederung Deutsch-Österreichs, die autoritäre Staatsform, der Machtzuwachs des Reiches in den vergangenen 6 Jahren, die Aufrüstung der Wehrmacht, Hitlers Forderung nach Rückgabe der ehemals deutschen Kolonien und der deutsche Wille, zur Vormacht in Ostmitteleuropa aufzusteigen. Es geht nicht mehr allein um Danzig und um Transitwege, also um Fragen, zu denen man in England in der Vergangenheit meist die Auffassungen der Deutschen geteilt hat. Danzig ist für Großbritannien und Frankreich die Hürde, vor der sie das Deutsche Reich zum Stehen oder mit der sie das Reich zu Fall bringen wollen. Nach dem Gespräch mit Coulandre trifft Mussolinis Antwort auf Hitlers Brief vom gleichen Morgen ein. Der Duce teilt dem Führer sein volles Verständnis für die deutsche Haltung gegenüber Polen mit und erkennt an, dass eine so gespannte Lage nicht endlos dauern könne. Er schreibt aber auch, dass Italien nicht kriegsbereit sei und sich an Auseinandersetzungen mit Polen und dessen Verbündeten bedauerlicherweise nicht beteiligen könne. Hitler ist bestürzt. Italien verweigert seine Unterstützung. England stärkt weiterhin die Polen, statt sie an den Verhandlungstisch zu drängen. Und Frankreich ist fest entschlossen, auf Polens Seite in den Krieg zu ziehen. Auch zwischen der englischen Botschaft in Warschau und dem Außenministerium in London gehen zahlreiche Telegramme hin und her. Gegen 1 Uhr fordert Halifax aus London den britischen Botschafter in Warschau, Kennard, auf, die Polen zu ermahnen, jede Handlung zu unterlassen, die sie in die Rolle des Aggressors versetzen könnte. Um 21 Uhr telegrafiert Kennard zurück, dass der französische Botschafter dem polnischen Außenminister Beck diese Ermahnung bereits in der vergangenen Nacht übermittelt habe. Um 2.35 Uhr geht ein weiteres Telegramm an Halifax in London. Kennard berichtet, er habe von Außenminister Beck erfahren, dass Göring in Berlin versucht hat, mit Lipski ein Gespräch über Polens Haltung zu den deutschen Vorschlägen zu führen. Beck hat dabei offensichtlich mögliche deutsch-polnische Gespräche als einen Bruch von Polens Bündnistreue gegenüber England dargestellt. Kennard gibt diese Sicht der Dinge weiter, als wäre sie die seine. Er schreibt im 2.35 Uhr Telegramm, dass Göring versucht habe, bei Lipski einen Keil zwischen England und Polen zu treiben. Herr Beck glaubt, so setzt der Bericht fort, dass die deutsche Regierung jede Anstrengung unternimmt, durch solche Methoden freie Hand im Osten zu bekommen. Und er meint, es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass sich Polen nicht in eine solche Intrige hineinziehen lassen will. Um 14 Uhr schickt Kennard noch eine Einschätzung der Lage an Halifax in London. Ich bezweifle ausgesprochen, dass es irgendeinen Nutzen bringt, wenn der polnische Botschafter ein Gespräch mit Hitler sucht. Obwohl ich die Dinge von hier aus natürlich nicht beurteilen kann, scheint es mir doch so zu sein, dass nach Herrn Hitlers Antwort jedes solches Vorgehen als ein Zeichen von Schwäche angesehen würde und ein Ultimatum provozieren würde. Paris und London sind offensichtlich besorgt, dass der Krieg von Polen statt von Deutschland losgetreten wird. In Warschau bezeichnet man die Gesprächsversuche der deutschen Seite als Intrige und Kennert, Londons Botschafter in Warschau, zeigt keine Neigung, die Polen zu Gesprächen mit den Deutschen zu bewegen. Wenn nicht verhandelt wird, muss Hitler handeln oder die deutsche Minderheit in Polen weiter ihrem Schicksal überlassen. Mittlerweile hat der schwedische Vermittler Dalerus in London bei Außenminister Lord Halifax vorgesprochen. Etwa um 18.30 Uhr, einige Stunden nach der Unterzeichnung des polnisch-britischen Beistandspakts, erklärt Lord Halifax, dass er seit dem Besuch von Henderson bei Hitler am Morgen des gleichen Tages hoffnungsvoll gestimmt sei. Obwohl er noch keinen genauen Bericht über das Resultat dieser Besprechung erhalten habe, hoffe er, dass die Initiative zur Aufnahme offizieller Verhandlungen eine friedliche Lösung ermöglichen würde. Halifax dankt Dalerus für seine Bemühungen und drückt die Hoffnung aus, dass er dessen Dienste nicht mehr benötige. Dalerus glaubt nun an einen Durchbruch und ruft um 22.20 Uhr Marschall Göring in der Reichskanzlei an, um zu berichten. Göring ist nervös. Er erklärt, dass er für jeden Augenblick den Kriegsausbruch befürchtet. Der englisch-polnische Vertrag vom Vormittag, gleichzeitig mit Hendersons Besuch bei Hitler unterzeichnet, werde vom Führer als eine ausdrückliche Erklärung Englands aufgefasst, dass London eine friedliche Lösung nicht mehr wünsche. Dalerus informiert noch in der gleichen Nacht den Chef der Zentralabteilung des Außenministeriums in London, wie der Vertrag mit Polen auf den deutschen Kanzler wirkt. Der wiederum drückt seine Verwunderung darüber aus, dass der Vertrag in Deutschland missverstanden werde. Dalerus bittet um einen neuen Termin bei Halifax. An diesem Freitag, eine Woche vor dem Kriegsausbruch, wiederholt die britische Regierung ihren Schachzug vom 23. März des Jahres. Mit ihrer Unterschrift unter den britisch-polnischen Schutzvertrag bekräftigt sie noch einmal ihre Rückendeckung für die Polen. Die Chamberlain-Regierung will damit Hitler daran hindern, Danzig ohne englisch-polnische Zustimmung an das Deutsche Reich anzugliedern. Gleichzeitig ist ihr klar, dass ein solcher Vertrag und die damit verbundene Stärkung Warschaus Hitler vor die Wahl stellt, auf Danzig und den Schutz der deutschen Minderheit in Polen zu verzichten oder Krieg zu führen. Sonnabend, den 26. August 1939, 6 Tage vor dem Kriegsausbruch. Um 7.50 Uhr in der Früh fliegt Botschafter Henderson nach London, um Hitlers Vorschlag an die britische Regierung zu überbringen. Um 11 Uhr gelingt es Dalerus, erneut bei Außenminister Halifax vorzusprechen und ihm die Wirkung des britisch-polnischen Vertrages auf Hitler zu schildern. Dalerus kann den Minister überzeugen, dass Marschall Göring in diesem Augenblick auf deutscher Seite die einzige Persönlichkeit mit ausreichendem Einfluss ist, um den Frieden noch zu retten. Der Schwede bittet Halifax, Göring einen Brief zu schreiben und Englands ernsten Willen zu einer friedlichen Lösung zu bestätigen. Dalerus kehrt mit dem erbetenen Schreiben zurück nach Deutschland und übergibt es Göring. Der hält die Botschaft für so wichtig, dass er sofort zu Hitler fährt und ihn davon in Kenntnis setzt. Inzwischen ist es wieder Mitternacht. Der Brief und Dalerus mündliche Übermittlung lassen Hitler für eine Zeit lang glauben, dass England doch noch an einer friedlichen Danzig-Lösung interessiert sei, aber bei einer einseitigen, gewaltsamen Lösung von deutscher Seite den Krieg erklären werde. Als weitere wichtige Information übermittelt ihm der Schwede, dass Botschafter Henderson am nächsten Morgen mit der offiziellen Antwort der britischen Regierung auf Hitlers 6-Punkte-Botschaft vom Vortag in Berlin erscheinen wird. Am Nachmittag des 26. August empfängt Halifax, der zuvor Dalerus mit einem Schreiben an Göring entlassen hat, den polnischen Botschafter Graf Radzinski. Halifax informiert ihn über die Gespräche Hendersons mit Hitler und zieht das Fazit, dass Hitler nicht die geringste Andeutung darüber gemacht hat, was er als die Lösung der deutsch-polnischen Probleme ansieht. In Wahrheit liegt Hitlers Lösungsvorschlag seit dem 24. Oktober des vergangenen Jahres auf dem Tisch. Danzig und exterritoriale Transitwege gegen Freihafen und Handelsprivilegien in Danzig für die Polen, Grenzgarantien und ein Friedensvertrag für 25 Jahre. In den Augen Halifax sind diese Vorschläge offensichtlich keine überdenkenswerten Lösungsansätze. Nachzutragen für diesen Tag sind noch die französischen Aktivitäten. Kurz nach Mitternacht berichtet Botschafter Coulondre aus der deutschen Hauptstadt nach Paris und bringt dabei einen gänzlich neuen Vorschlag in die Debatte ein. Coulondre regt an, einen Bevölkerungsaustausch in sämtlichen deutsch-polnischen Grenzgebieten mit gemischter Bevölkerung vorzunehmen, statt der deutschen Danzig-Forderung nachzugeben. Der Vorschlag geht noch am gleichen Tag nach Warschau, wo er die Zustimmung des polnischen Außenministers findet. Später erhält Präsident Daladier Hitlers Brief, in dem dieser darlegt, dass Deutschland von sich aus keinen Krieg gegen Frankreich eröffnen werde. Daladier und Außenminister Bonnet verfassen eine Antwort, welche die drei schon bekannten Positionen enthält: die Bündnistreue Frankreichs zu Polen, die Beteuerung des Friedenswillens und der Vorschlag, mit Warschau zu verhandeln. Erstaunlich ist, dass der Coulondre-Vorschlag zum Bevölkerungsaustausch in diesem Schreiben keine Erwähnung findet. Ansonsten ist der Brief wenig hilfreich. Präsident Daladier ergeht sich in einer langen Folge von Friedensbeteuerungen, deren Kern lautet: Wir Franzosen sind friedlich. Wer aber den Danzig-Status anrührt, ist Kriegstreiber. Die französische Regierung denkt 5 Tage vor dem Krieg in keinster Weise daran, das von ihr in Versailles mitgeschaffene Problem des Freistaates Danzig zur Disposition zu stellen und Polen zu veranlassen, in dieser Sache einzulenken. Am Abend wird im ostpreußischen Kreis Neidenburg eine polnische Kavallerieeinheit bei einem Streifzug durch deutsche Dörfer von den Soldaten einer Königsberger Artilleriebatterie gestellt. 47 Polen fallen im MG-Feuer der zum Schutz der deutschen Grenzbevölkerung eingesetzten Batterie. Sonntag, den 27. August 1939, 5 Tage vor dem Kriegsausbruch. Kurz nach Mitternacht dieses Tages lässt Hitler Dalerus zu sich in die Reichskanzlei bestellen. Die nächtliche Konferenz, die sich über 1,5 Stunden hinzieht, wird zum Dialog zwischen Hitler und Dalerus. Der ebenfalls anwesende Göring schaltet sich erst gegen Ende ein. Bemerkenswert ist, dass Außenminister von Ribbentrop nicht hinzugezogen wird, da sich Hitler offensichtlich von ihm falsch beraten fühlt. Hitler schildert zunächst seine und Deutschlands Lage, so wie er sie sieht. Danach folgt ein Zwiegespräch, bei dem Hitler Dalerus nach seinen England-Erfahrungen befragt. Als Antwort auf einen sich daran anschließenden Monolog Hitlers über die Unschlagbarkeit des deutschen Heeres und der Luftstreitkräfte versucht Dalerus seinerseits, dem deutschen Kanzler klarzumachen, dass das Deutsche Reich niemals einen Seekrieg gegen England gewinnen könne. Zum Schluss geht Hitler sehr erregt in seinem Zimmer auf und ab, ehe er plötzlich innehält und dem schwedischen Vermittler Folgendes aufträgt: Sie, Herr Dalerus, haben meine Auffassung gehört. Sie müssen sofort nach England reisen, um sie der englischen Regierung mitzuteilen. Ich glaube nicht, dass Henderson mich verstanden hat, und ich wünsche aufrichtig, dass eine Verständigung zustande kommt. Es wird beschlossen, die Hitler-Position genau zu definieren. Dalerus lernt sie auswendig, um auf dem Flug nach London keine kompromittierenden Papiere mit sich führen zu müssen. Es sind wiederum 6 Punkte. Allerdings greifen sie weiter als die 6 Punkte, die Hitler Henderson mit auf den Weg gegeben hat. Erstens, Deutschland wünscht ein Bündnis mit England, das alle Streitfragen politischer oder wirtschaftlicher Art in Zukunft beseitigen soll. Dieses Angebot gilt unverzüglich und nicht erst nach der Danzig-Lösung, wie es Hitler vorher vorgeschlagen hatte. Zweitens. England wird gebeten, mitzuwirken, dass Deutschland Danzig und den Korridor erhält, jedoch mit Ausnahme eines Freihafens in Danzig, der Polen zur Verfügung stehen soll. Polen soll einen Korridor zur Hafenstadt Gdingen erhalten und ganz über diese Stadt und ein hinreichend großes Gebiet um sie herum verfügen. Hier verlangt Hitler mehr als die bisher angesprochenen exterritorialen Transitwege. Da Polen bisher auf die von Hitler vorgeschlagene Lösung nicht eingegangen ist, hofft er, mit Englands Rückendeckung auch den nicht polnisch bewohnten Teil des Korridors für Deutschland heimzuholen. Göring greift zu einem Atlas, reißt ein Kartenblatt heraus und markiert mit einem Rotstift das Gebiet, das nach dem neuen Wunsch zu Deutschland kommen sollte. Die übrigen Punkte lauten: Drittens. Deutschland verpflichtet sich, Polens Grenzen zu garantieren. Viertens. Deutschland wünscht ein Abkommen über Kolonien, über die Rückgabe seiner ehemaligen Besitzungen oder Kompensationen. Fünftens. Deutschland wünscht Garantien über die Behandlung der deutschen Minderheit in Polen. Sechstens. Deutschland verpflichtet sich, das britische Empire, wo immer es angegriffen werden könnte, mit seiner Wehrmacht zu schützen. Galerius sagt zu, diesen neuen Vorschlag so schnell wie möglich in London vorzutragen. Als Hitler, Galerius und Göring auseinandergehen, dämmert in Berlin der neue Tag herauf. In London berät das Kabinett über Hitlers ersten in 6 Punkten formulierten Vorschlag. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht, dass der für gestern erwartete Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen ausgeblieben ist. Die Briten interpretieren diesen Schritt als Zeichen der Schwäche Hitlers und nicht als ein Entgegenkommen. Als Galerius in London eintrifft, wird er hinzugezogen. Die Herren prüfen Hitlers Offerte Punkt für Punkt. Dann wird vereinbart, anstelle Hendersons den schwedischen Vermittler mit der englischen Antwort nach Berlin zu Hitler fliegen zu lassen. Dieser sollte umgehend Hitlers Reaktion auf diese Antwort nach London übermitteln, damit die Londoner Regierung weiter beraten kann. Außerdem wird beschlossen, Henderson erst am nächsten Tag mit der dann endgültigen und offiziellen Antwort des Kabinetts nach Deutschland zu entsenden. Dieser Modus wird telefonisch von Hitler akzeptiert und Galerius fliegt nach Deutschland, wo er sofort von Göring empfangen wird. Es ist inzwischen wieder später Abend. Göring hält die Antwort aus London nicht in allen Punkten für günstig und besteht darauf, sie Hitler alleine vorzutragen, um ihn unter 4 Augen dennoch vom Nutzen der Reaktion aus London zu überzeugen. Die britische Antwort bezieht sich strikt auf Hitlers Punkte. Sie lautet zu Punkt 1, England sei grundsätzlich bereit, einen Vertrag mit Deutschland zu schließen, der eine friedliche Entwicklung auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet sichert. Dem nächsten Punkt, Hitlers Bitte, bei der Wiedergewinnung von Danzig und dem Korridor zu helfen, steht die englische Regierung einer Lösung der Frage wohlwollend gegenüber und empfiehlt hierfür direkte Verhandlungen zwischen Berlin und Warschau. Zu Punkt 3, der deutschen Garantie der zukünftigen Grenzen Polens, besteht die britische Regierung darauf, dass Polens zukünftige Grenzen nicht allein von Deutschland, sondern auch von Russland, Italien, Frankreich und Großbritannien garantiert werden müssen. Zu Punkt 4, den ausreichenden Garantien für die deutsche Minderheit in Polen, akzeptiert die englische Regierung Deutschlands Forderung und empfiehlt, diese Frage ebenfalls durch direkte Verhandlungen mit Polen zu lösen. Den in Punkt 5 erhobenen deutschen Anspruch auf die spätere Rückgabe der früheren deutschen Kolonien oder auf Ersatz lehnt die englische Regierung zunächst ab, stellt aber spätere Verhandlungen dazu in Aussicht. Das Angebot in Punkt 6, das britische Weltreich im Bedarfsfall militärisch zu unterstützen, wird gleichfalls abgelehnt. Görings Zweifel an Hitlers positiver Reaktion sind nicht unberechtigt. Schließlich trifft der britische Vorschlag, die Danzig- und Korridorfrage auf rein deutsch-polnischer Ebene zu verhandeln, den wunden Punkt der deutschen Position. Der polnische Außenminister Beck ist in diesen Fragen seit Oktober des vorigen Jahres nicht einen Schritt auf Deutschland zugegangen. Die britischen und französischen Garantieversprechen haben Beck sogar in seiner starren Position bestärkt. Auch der Vorschlag, in der Minderheitenfrage direkt zu verhandeln, ist ein Hohn. Polen hat die im Versailler Vertrag unterzeichneten Minderheitenschutzbestimmungen gekündigt und die zwei späteren Minderheitenschutzverträge mit dem Deutschen Reich im eigenen Land zu keinem Zeitpunkt umgesetzt. Was sollte die Polen jetzt veranlassen, sich in Bezug auf Danzig, den Korridor und die Minderheiten umzustellen? Dennoch will Göring nichts unversucht lassen, um Hitler vom Einmarsch in Polen abzubringen. Als er sich mit der von Dalerus überbrachten Chamberlain-Antwort beim Führer meldet, ist es fast Mitternacht. Der Dalerus-Versuch, die Katastrophe zu verhindern, ist nicht der einzige an diesem Tag. Am Nachmittag erscheint der Kabinettschef des polnischen Außenministers Beck, Graf Lubinski, in Berlin und sucht den Vorsitzenden der deutsch-polnischen Gesellschaft Dr. Kleist auf. Lubinski gelingt es, Dr. Kleist zu überzeugen, dass sein Chef in Warschau nicht mehr Herr des Verfahrens ist und dass die seit Monaten in einen Kriegsrausch versetzte polnische Bevölkerung keinen Kompromiss zu Danzig dulden werde. Beck, so Graf Lubinski, sehe die Lage Polens durchaus realistisch, doch er brauche Zeit, bis sich die Verhältnisse in Polen abgekühlt und normalisiert hätten. Dr. Kleist vermittelt diese Sicht der Dinge sofort an von Ribbentrop, der sich damit noch am gleichen Tag bei Hitler meldet. Doch auch dieser kleine Hoffnungsfunke für den Frieden verglimmt angesichts der Auswirkungen, die von der in Polen angefachten antideutschen Stimmung ausgehen. Nach von Ribbentrops kurzem Vortrag entgegnet Hitler: Wie ich Herrn Henderson schon gesagt habe, glaube ich gern, dass Beck und Lipski voller guter Absichten sind. Aber sie sind nicht mehr Herr der Lage. Sie sind Gefangene einer öffentlichen Meinung, die durch Übersteigerung ihrer eigenen Propaganda und die Prahlereien der Militärs zur Weißglut gebracht worden ist. Selbst wenn sie verhandeln wollten, wären sie nicht in der Lage dazu. Das ist der eigentliche Kern der Tragödie. Hitler reicht von Ribbentrop ein Telegramm, das auf seinem Schreibtisch liegt. 24. August, 13.15 Uhr, Verkehrsflugzeug Lufthansa DABHF, 15 bis 20 Kilometer Entfernung vor Küste Hela, in 1500 Meter Flughöhe durch polnische Flak von etwa 40 Kilometer von Küste liegendem polnischen Schiff beschossen. Sprengwolken von 8 Schüssen von Maschine beobachtet. 25. August, 12.47 Uhr, Verkehrsflugzeug Lufthansa DAHIH, 20 Kilometer Entfernung von Heisternest, durch polnische Flak beschossen. Schüsse so nahe, dass Detonationen im Flugzeug laut gehört wurden. Unter Fluggästen Staatssekretär Stuckart. 25. August, 14.18 Uhr und 15.25 Uhr, Wasserflugzeug der Kriegsmarine Pillau auf Höhe von Brösen in weiter Entfernung von Küste beschossen, zweites Mal mit 6 Schuss, Schüsse entweder von Hela oder vom polnischen Schiff abgegeben. Hitler bemerkt zu den drei Meldungen: Wenn wir die Warschauer Regierung auffordern, sie solle sich bei uns entschuldigen, wird sie uns wie gewöhnlich antworten, sie träfe keine Schuld. Das ist reine Anarchie. Was soll man da machen? Von Ribbentrops einzigem überlieferten Versuch, Hitler zu bewegen, der polnischen Regierung mehr Zeit zu lassen, ist damit kein Erfolg beschieden. Am gleichen Tag liegt in London der nächste Bericht aus Warschau vor. Botschafter Kennert teilt mit, wie er die Dinge sieht. Soweit ich das beurteilen kann, sind die deutschen Behauptungen über die massenhaften Misshandlungen an Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen grobe Übertreibungen, wenn nicht sogar Fälschungen. Jedenfalls handelt es sich dabei schlicht und einfach um deutsche Provokationen im Zusammenhang mit einer Politik, die die zwei Nationen gegeneinander aufgebracht hat. ich nehme an, dass dies geschieht, um a. Kriegsstimmung in Deutschland zu entfachen, b. die öffentliche Meinung im Ausland zu beeindrucken und c. entweder Niedergeschlagenheit oder offensichtliche Aggressionen in Polen zu provozieren. Es gibt keine Anzeichen, dass die zivilen Behörden die Kontrolle über Zustände in Polen verloren haben. Montag, den 28. August 1939, vier Tage vor dem Kriegsausbruch. Frühmorgens, 1.30 Uhr, Göring-Gespräch mit Hitler über die von Dalerus aus London mitgebrachten Antworten ist beendet. Hitler hat Englands Standpunkt respektiert. Göring setzt Dalerus trotz der nächtlichen Stunde sofort über Hitlers Kommentare in Kenntnis. Mit Freude, so Marschall Göring, begrüße Hitler Englands Wunsch, mit Deutschland zu einer friedlichen Abmachung zu gelangen. Der Reichskanzler würde größten Wert darauf legen, ein wirkliches Bündnis zwischen Großbritannien und Deutschland zustande zu bringen und nicht nur einen Vertrag. Hitler respektiere Englands Entschluss, seine Garantie für Polen aufrechtzuerhalten und ebenso die englische Forderung nach internationaler Garantie der polnischen Grenzen durch die fünf Großmächte. Er akzeptiere auch den englischen Vorschlag, die Fragen Korridor und Danzig endgültig durch direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen zu regeln. Hitler habe weiter den Vorschlag der englischen Regierung gebilligt, die Entscheidung über die Kolonien bis zur allgemeinen Demobilisierung und Normalisierung der Lage zu vertagen. Er habe auch seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, dass die Engländer bei den damit zusammenhängenden Verhandlungen ihr Bestes tun würden, um eine befriedigende Lösung herbeizuführen. Der Friede scheint gerettet. Hitlers Reaktion signalisiert zwei wichtige Aspekte. Zum einen will er, trotz aller Absagen aus Warschau, weiter auf eine Reaktion des polnischen Außenministers warten. Zum anderen, und das ist besonders bemerkenswert, gibt er sein Einverständnis zu einer Garantie der Grenzen Polens durch England, Frankreich, Italien und die Sowjetunion. Dieses Zugeständnis lässt klar erkennen, dass Hitler kein Interesse an der Eroberung Polens hat. Falls er eine Annexion in den letzten Monaten in Erwägung gezogen haben sollte, so ist er jetzt bereit, Polens Existenz auf Dauer zu achten, wenn er dafür die Freundschaft Großbritanniens gewinnen kann. Dalerus beeilt sich, die Reaktionen Hitlers und Görings mit Hilfe der englischen Botschaft in Berlin nach London zu übermitteln. Er hebt hervor, dass es jetzt die Aufgabe Großbritanniens ist, Polen von der Notwendigkeit der Verhandlungen mit Deutschland zu überzeugen, und weist darauf hin, dass die offizielle Antwort, die Henderson später überbringen wird, diese Verpflichtung zum Ausdruck bringen sollte. Gegen Mittag begibt sich Dalerus noch einmal zu Feldmarschall Göring, der sich inzwischen in seinem mobilen Hauptquartier westlich von Potsdam befindet. Dort lernt er die Luftwaffengenerale Milch, Jeschonik, Udet, Bodenschatz sowie den Staatssekretär Körner kennen, die übereinstimmend die Auffassung vertreten, dass ein Krieg vermieden werden müsse. In London wird zur gleichen Zeit die offizielle Antwort der britischen Regierung auf Hitlers 6-Punkte-Angebot zu Ende formuliert. Um 14 Uhr geht ein Telegramm von Lord Halifax an Kennard, den englischen Botschafter in Warschau, mit dem Auftrag, sofort beim polnischen Außenminister nachzufragen, ob sich seine Regierung zu direkten Verhandlungen mit Berlin bereit erklärt. Dieses Telegramm ist ein Schachzug Londons, der unweigerlich zum Kriege führen muss. Minister Halifax betont nämlich gegenüber seinem Botschafter unmissverständlich, dass man in London sehr genau zwischen der Methode der empfohlenen Verhandlung und ihren Zielen unterscheide. London würde die Andeutung der Verhandlungsbereitschaft der polnischen Seite nicht als Zustimmung zu Hitlers Forderungen missverstehen. Das Telegramm enthält nicht ein einziges Wort zu Danzig und nicht den geringsten Hinweis an die Adresse Warschaus, den Deutschen ein Stück des Weges entgegenzukommen. Die verklausulierte Botschaft lautet im Klartext: England wünscht von Polen Gesprächsbereitschaft, aber keine Zugeständnisse an Deutschland. Polen weiß damit, dass England weiter an seiner Seite steht und London kann sich sicher sein, dass Warschau in Bezug auf Danzig mauert. Um 16 Uhr trifft die erwünschte Antwort aus Warschau im Foreign Office ein. Sie lässt erkennen, dass die Polen den Wink aus London verstanden haben. Außenminister Beck ist äußerst dankbar für die vorgeschlagene Antwort an Hitler und ermächtigt seiner Majestät Regierung, die deutsche Regierung zu informieren, dass Polen bereit ist, sofort in direkte Verhandlungen mit dem Reich einzutreten. Um 17 Uhr tritt Botschafter Henderson mit der Antwort im Gepäck den Rückflug nach Berlin an. Um 22.30 Uhr wird er in der Reichskanzlei protokollarisch empfangen, wie sonst nur Staatsoberhäupter. Diese Geste soll unterstreichen, welche Bedeutung Hitler der deutsch-britischen Annäherung beimisst. Ehe Henderson das Antwortschreiben Chamberlains überreicht, tauschen die beiden Männer sich aus. Der Botschafter betont die Bündnistreue Englands zu Polen und erklärt: Das englische Volk und besonders Mr. Chamberlain wünschten eine Verständigung mit Deutschland, brauchten allerdings bei der Durchführung dieser Absicht die Mitwirkung Deutschlands, das versuchen müsste, sich mit den Polen auf friedlichem Wege zu einigen. Hitler entgegnet, dass er durchaus bereit gewesen sei, die schwebenden Fragen mit der polnischen Regierung auf einer sehr vernünftigen Grundlage zu regeln. Jetzt hätten sich die Dinge aber so weit zugespitzt, dass täglich neue Zwischenfälle und neue Gewalttaten gegenüber den Volksdeutschen geschehen. Für ihn bestehe die Wahl seiner Möglichkeiten jetzt darin, die Rechte des deutschen Volkes zu verteidigen oder um den Preis einer Einigung mit England aufzugeben. Das sei für ihn keine Wahl, sondern er habe die Pflicht, für die Rechte des deutschen Volkes einzutreten. Nach etwa einstündigem Gespräch wird Henderson von Hitler mit der Zusicherung entlassen, er werde die Botschaft Chamberlains sorgfältig studieren und morgen eine schriftliche Antwort geben. Die erste Durchsicht des Briefes aus London stellt Hitler offensichtlich zufrieden. Dalerus, der schwedische Vermittler, wird jedenfalls noch um 1.15 Uhr auf Görings Anweisung hin telefonisch aus der Reichskanzlei dahingehend informiert, dass die Antwort höchst zufriedenstellend wäre und dass nun große Hoffnung bestehe, dass die Kriegsgefahr vorbei sei. Am gleichen Tage gibt es noch einen weiteren Hoffnungsschimmer für die deutsche Seite. Mussolini lässt dem Auswärtigen Amt mitteilen, dass das deutsche Anrecht auf Danzig grundsätzlich anerkannt werden müsse und dass er für alle übrigen Fragen, wie die der Abrüstung, der Rohstoffversorgung für Deutschland und der Kolonien, eine Vierer- oder Fünferkonferenz anregen werde. Fortsetzung auf CD Nummer 2. Krieg, der viele Väter hatte. Die letzte Woche vor dem Krieg. Teil 2. Dienstag, den 29. August 1939. Drei Tage vor dem Kriegsausbruch. Das Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte gibt die Verstärkung der Truppen an der Westgrenze bekannt. Die Mobilmachungsvorbereitungen in England, Polen, Deutschland, Frankreich, Bulgarien und den Niederlanden laufen weiter. In Polen und Deutschland allerdings bislang inoffiziell. Ungarn und Rumänien machen gegeneinander mobil. Die Grenzen zwischen Italien und Frankreich sowie zwischen Frankreich und Deutschland werden von beiden Seiten geschlossen. Italien versetzt seine Luftwaffe in Libyen, Äthiopien, Sardinien und Sizilien in Alarmbereitschaft. Das ägyptische Territorialheer wird mobil gemacht. Spanien lässt seine Pyrenäenfestungen unter Hochdruck in Abwehrbereitschaft versetzen. Auch in der Türkei werden Reservisten einberufen und die Dardanellenstellungen besetzt. In Belgien sind Reservisten für 12 Divisionen und in der Schweiz 100.000 Mann für die Grenztruppen eingezogen worden. Irland widerspricht Großbritannien, in England lebende Iren zum Kriegsdienst heranzuziehen. Auch die USA, obwohl neutral, machen mit dem Herzen schon mobil. Am frühen Morgen, 7.10 Uhr, trifft der Abendbericht der deutschen Botschaft aus Washington in Berlin ein. Der dortige Geschäftsträger Thompson schreibt: In Militärkreisen ist Stimmung gegenüber Deutschland wesentlich weniger durch Pressehetze beeinflusst als in breiter Öffentlichkeit. In letzterer gilt Deutschland allgemein als Friedensstörer und Angreifer, der sich weigert, politische Probleme anders als mit Gewalt zu lösen. Ich beurteile die Lage wie folgt. Erstens, Roosevelt hält Neutralität für verwerflich. Zweitens, Amerika will militärisch intervenieren, a, falls England und Frankreich in Gefahr einer Niederlage geraten, b, voraussichtlich auch, falls sichere Aussicht auf englisch-französischen Endsieg besteht. Gegen 11 Uhr morgens treffen sich Göring und Dalerus. Der Marschall drückt dem schwedischen Vermittler die Hand und sagt aufgeregt: Es bleibt Frieden. Der Frieden ist gesichert. Inzwischen ist man in der Reichskanzlei dabei, den Antwortbrief der englischen Regierung sorgfältig auszuwerten. Oberflächlich betrachtet stimmt der Schrifttext mit der von Dalerus schon vorher überbrachten Antwort überein. England teilt den Wunsch nach gegenseitiger Verständigung. Die deutsch-polnischen Vereinbarungen müssen die wesentlichen Interessen Polens sicherstellen. Polens neue Grenzen sind von 5 Mächten zu garantieren. Die Minderheitenprobleme sollten erst nach einer Phase der Beruhigung verhandelt werden. Hitler ist damit offensichtlich einverstanden. Der Brief enthält allerdings auch 3 Passagen, deren Sinn möglicherweise nicht in aller Klarheit erkannt wurde. Die erste lautet: Seiner Majestät Regierung vertraut darauf, dass der Herr Reichskanzler nicht glauben wird, dass seiner Majestät Regierung, weil sie ihre Verpflichtung gegenüber Polen genau nimmt, aus diesem Grunde nicht bestrebt ist, ihren ganzen Einfluss für das Zustandekommen einer sowohl Deutschland wie Polen befriedigenden Lösung einzusetzen. Entkleidet aller Floskeln und auf seinen Kern verkürzt heißt der Satz: Wir hoffen nicht, dass Sie glauben, dass wir nichts für Sie tun. Diese Formulierung, die zunächst den Eindruck der britischen Unterstützung für das deutsche Anliegen erweckt, ist nichts als eine Sprechblase und auf keinen Fall eine Zusage, dass die britische Regierung sich für das Zustandekommen einer für Deutschland befriedigenden Lösung einsetzen werde. Genau darum aber hatte Hitler Chamberlain 2 Tage zuvor in seinem Brief gebeten. Die zweite problematische Passage des britischen Antwortbriefes betrifft die angebliche Verhandlungsbereitschaft Polens. Sie lautet: Seiner Majestät Regierung hat bereits eine definitive Zusicherung von der polnischen Regierung erhalten, dass diese bereit ist, auf dieser Grundlage in Besprechungen einzutreten. Der Satz muss Hitler glauben machen, die polnische Regierung habe sich tags zuvor auf Englands Drängen hin bereit erklärt, sich in der Sache zu bewegen. Doch genau das hat die Kernadweisung zu unterbinden versucht, deren Kern lautete: Sprechen ja, bewegen nein. Die britische Regierung suggeriert Hitler mit diesem Satz wahrheitswidrig einen Verhandlungsweg, den sie in Wirklichkeit bereits durch Botschafter Kennard hat verstellen lassen. Der dritte und folgenschwere Haken liegt in der Reihenfolge der Voraussetzungen. Hitler hatte einen Freundschaftspakt angeboten, wenn England bei der Danzig-Sache behilflich ist. Die britische Regierung antwortete darauf: Wenn Deutschland und Polen den Danzig-Streit auf dem Verhandlungsweg gelöst haben, dann ist England bereit, einen Freundschaftspakt zu schließen. Damit gehen beide Seiten von vollkommen unterschiedlichen Ursache-Wirkungsszenarien aus. Hitlers Hoffnung geht also auch in diesem Punkt nicht auf. Dennoch ist ihm sein Fernziel eines Ausgleichs und eines Freundschaftspakts mit Großbritannien offensichtlich wichtiger als das Nahziel Danzig, denn er geht auf Chamberlains schwierige Konditionen ein. Hitler antwortet mit einer Note, in der er als erstes die Bedingungen aus London akzeptiert. Dann wiederholt er noch einmal die Klage gegen die Drangsalierung der Volksdeutschen in Polen und erklärt, dass dieser Zustand nicht weiter hingenommen werden kann. Hitler fordert in seinem Schreiben die Revision des Versailler Vertrages, soweit er Danzig und den Korridor betrifft, und sichert den Fortbestand des Staates Polen unter der Fünf-Mächte-Garantie zu. Soweit folgt Hitler den Vorgaben der britischen Regierung. Um die Verhandlungen mit Polen nicht, wie in der Vergangenheit immer wieder geschehen, auf einen unbestimmten Termin hinauszuschieben, beendet er seinen Brief mit der Erwartung, dass die deutsch-polnischen Verhandlungen innerhalb von 29 Stunden aufgenommen werden. Die deutsche Reichsregierung ist unter diesen Umständen damit einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der königlich-britischen Regierung zur Entsendung einer mit allen Vollmachten versehenen polnischen Persönlichkeit nach Berlin anzunehmen. Sie rechnet mit dem Eintreffen dieser Persönlichkeit für Mittwoch, den 30. August 1939. Hitler setzt damit den Verhandlungsbeginn am folgenden Tag spätestens um 24 Uhr fest. Ein weiteres englisch-polnisches Spiel auf Zeit ist damit ausgeschlossen. Hitler schwankt offensichtlich zwischen der Hoffnung auf die Vermittlungskünste der Londoner Regierung und der Erwartung, dass die Warschauer Regierung sich nicht bewegen würde. Der deutsche Kanzler befindet sich in einer schwierigen Situation. Er verlangt von den Briten definitiv Taten, weil die Mobilmachung und der Aufmarsch der Wehrmacht nicht mehr lange in der Schwebe gehalten werden kann. Entweder müssen die Streitkräfte in absehbarer Zeit zurückgezogen werden oder spätestens am 2. September in Polen einmarschieren. Außerdem will Hitler vermeiden, dass ihn die polnische und französische Presse, wie schon vor 3 Wochen geschehen, ein zweites Mal weiche Knie nachsagt. Und das vielleicht entscheidendste Argument in dieser Situation ist, dass er die drangsalierte deutsche Minderheit in Polen nicht weiter ohne Hilfe lassen kann. Um 19 Uhr übergibt Hitler seine Antwort an Botschafter Henderson, der sie sofort liest. Henderson ist zunächst erleichtert, dass Hitler alle englischen Bedingungen akzeptiert. Seine Stimmung ändert sich, als er den Schluss des Briefes liest. Henderson macht aus seinem Entsetzen über die so kurz bemessene Frist kein Hehl. Sie geben dem polnischen Unterhändler 24 Stunden Zeit, um nach Berlin zu kommen. Die Frist ist viel zu kurz. Warum eine solche Übereilung? Das klingt wie ein Ultimatum. Aber keineswegs, entgegnet Hitler. Dieser Satz unterstreicht nur die Dringlichkeit des Augenblicks. Bedenken Sie, dass es jederzeit zu einem schweren Zwischenfall kommen kann, wenn sich zwei mobilisierte Armeen gegenüberliegen. Henderson beharrt auf seiner Ansicht. Die Frist ist unzureichend. Nein, so Hitler. Es ist jetzt eine Woche, dass wir immer dasselbe wiederholen. Wir tauschen unablässig Noten und Antworten aus. Dieses unsinnige Spiel kann nicht ewig weitergehen. Denken Sie an die Gewehre, die jeden Augenblick von allein losgehen können. Denken Sie daran, dass mein Volk Tag um Tag blutet. Die Unterredung zwischen beiden Männern ist zum Schluss unfreundlich und heftig. Als Henderson erkennen muss, dass er Hitler nicht zu einer Terminverschiebung bewegen kann, fragt er abschließend, ob ein polnischer Unterhändler in Berlin freundlich empfangen würde und ob die Verhandlungen auf der Grundlage völliger Gleichberechtigung geführt würden. Hitler sichert ihm beides zu und stellt außerdem in Aussicht, ein neues Angebot für Polen vorzubereiten. Nach dem Besuch bei Hitler bittet Henderson sofort seinen polnischen Kollegen Lipski in die englische Botschaft. Er informiert ihn über das Gespräch mit Hitler und den Inhalt des Briefes an Chamberlain. Der Brite versucht alles, um seinen polnischen Kollegen von der sofortigen Entsendung eines bevollmächtigten Unterhändlers nach Berlin zu überzeugen. Nach dem Gespräch ruft Henderson seine französischen und italienischen Botschafterkollegen in Berlin an, setzt sie ins Bild und bittet beide unverzüglich, ihre Regierungen in Paris und Rom anzurufen und ihnen eine sofortige Intervention in Warschau anzuraten. Das polnische Außenministerium, so drängt Henderson, sollte schnellstmöglich einen zu Verhandlungen bevollmächtigten Unterhändler nach Berlin entsenden. Erst danach, es ist inzwischen 21 Uhr, wendet sich Henderson per Telegramm an Minister Halifax in London. Er kündigt Hitlers Brief an, den er vor Übersendung noch übersetzen lassen will. Vorinformierend, weil die Zeit drängt, weist er darauf hin, dass Hitler am kommenden Tag, den 30. August, einen bevollmächtigten Unterhändler Polens in Berlin erwartet. Er teilt bei dieser Gelegenheit auch mit, dass Hitler die Bedingungen des letzten Halifax-Vorschlages akzeptiert hat und dass die Note aus Berlin zum Ausdruck bringt, es sei nie Ziel der deutschen Vorschläge gewesen, die vitalen Interessen Polens einzuschränken. Eine Stunde später übermittelt Henderson die übersetzte Hitler-Antwort. In einem Begleittext bringt er die Sachlage auf den Punkt. Hitler blufft nicht. Er ist bereit, loszuschlagen. Die einzige Chance, die wir noch haben, um den Krieg zu verhindern, ist, dass Beck nach Berlin kommt. Henderson ringt offensichtlich ehrlich um den Frieden. In Warschau beraten derweil Außenminister Beck, Verteidigungsminister Kapczynski und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte Marschall Rich Smigley. Das Ergebnis ihres Gesprächs lautet: In der Danzig-Frage wird nicht nachgegeben und Polen muss der deutschen Forderung militärisch widerstehen. Verhandlungen mit Deutschland werden nicht erwogen. Am Nachmittag tritt der polnische Ministerrat zusammen und beschließt, am kommenden Tag, dem 30. August, die allgemeine Mobilmachung offiziell bekannt zu geben. Ein Schritt, den Polen und Deutschland wegen seiner demonstrativen Wirkung bis dahin bewusst unterlassen hatten. Der französische und englische Botschafter, angehalten, alles zu verhindern, was dazu führen könnte, dass der Krieg im letzten Moment doch noch von Polen provoziert wird, protestieren im polnischen Außenministerium gegen den Beschluss, öffentlich mobil zu machen. In Paris und London erwartet man, wenn auch keine Zugeständnisse, so doch Verhandlungsbereitschaft der Polen und keine Eskalation. Wenn Warschau den Krieg auslöst, ist kein Bündnisfall gegeben. Und Paris und London hätten völkerrechtlich keine Legitimation, mit Deutschland abzurechnen. Der Protest der Botschafter kann nicht verhindern, was verhindert werden sollte. Gegen 18 Uhr versichert der polnische Außenminister Beck dem britischen Botschafter Kennard, die Generalmobilmachung würde geheim gehalten. Eine Stunde später muss er zugeben, dass das nicht mehr möglich ist. Bei dieser Gelegenheit stellt Beck eine schicksalsschwere Frage. Würde Ihrer Majestät Regierung verantworten, die polnische Regierung anzuweisen, eine Maßnahme zu unterlassen, die für die Sicherheit Polens entscheidend ist und dadurch Polens Existenz gefährden? Nach dem Hitler-Henderson-Gespräch werden fast zeitgleich Marschall Göring in der Reichskanzlei und Sir Ogilvy Forbes, zweiter Mann an Londons Botschaft in Berlin, über den Verlauf des Zusammentreffens unterrichtet. Beide sind bestürzt, weil sie befürchten, dass die von Hitler vorgegebene Frist die Vermittlungsbereitschaft der englischen Regierung beenden könnte und nehmen sofort und unabhängig voneinander Verbindung zu Dalerus auf. Göring ist aufgebracht, gibt unberechtigterweise Henderson die Schuld an der Verstimmung und beklagt sich über die Unverschämtheit der Polen gegenüber Deutschland. Er erwähnt, dass wieder 5 deutsche Flüchtlinge bei dem Versuch, die Warte zu durchschwimmen, um nach Deutschland zu gelangen, vom polnischen Militär erschossen worden seien. Dies habe Hitler sehr erzürnt. Marschall Göring bittet den Schweden, sofort nach London zu fliegen und der englischen Regierung einen genauen Bericht über die Ereignisse des Abends zu geben. Er soll dabei Deutschlands weitere Entschlossenheit, zu einer Verständigung zu kommen, betonen und mitteilen: Hitler beabsichtige, Polen im Laufe des morgigen Tages eine Note zu übermitteln, die so leichte Bedingungen enthalten würde, dass sie sicherlich von Polen akzeptiert und von der englischen Regierung befürwortet werden könnten. Göring und Dalerus trennen sich um 2 Uhr in der Nacht. Der Schwede informiert, ehe er sich zu Bett begibt, noch Ogilvy Forbes, damit der schnellstens nach London berichten kann. Mittwoch, den 30. August 1939, zwei Tage vor dem Kriegsausbruch. Morgens gegen 4 Uhr erhält Henderson aus London die Weisung, der deutschen Reichsregierung mitzuteilen, dass man dabei sei, die deutsche Note sorgfältig zu prüfen und dass man nicht damit rechne, binnen 24 Stunden einen bevollmächtigten Unterhändler aus Warschau nach Berlin zu bekommen. Diese Einschätzung gibt Henderson allerdings weder an Außenminister von Ribbentrop noch an Hitler weiter. In Berlin erarbeitet zur gleichen Zeit eine Gruppe von Diplomaten und Juristen nach Hitlers Weisungen und Görings Vorschlägen das neue Verhandlungsangebot an die polnische Regierung. Um 5 Uhr startet Dalerus von Berlin nach London. Um 10.30 Uhr wird er in der Downing Street Nummer 10 empfangen. Premier Chamberlain hat nach Daleros Eindruck die Grenzen seiner Geduld erreicht und den Glauben an den Nutzen weiterer Verhandlungen verloren. Dalerus versucht es daher mit einer anderen Taktik. Er berichtet von den Gewalttätigkeiten der Polen gegen deutsche Flüchtlinge und gibt zu bedenken, dass es wichtig sei, wenn die Deutschen die Gewalttaten der Polen provozierten, die Polen davon zu überzeugen, sich nicht zu Grausamkeiten verleiten zu lassen. Dalerus' Argumentation wird akzeptiert. Gegen 17.30 Uhr erhält der britische Botschafter in Warschau den telegrafischen Auftrag, der polnischen Regierung Folgendes zu empfehlen. Die Atmosphäre könnte sich verbessern, wenn die polnische Regierung folgende Weisungen an alle militärischen und zivilen Behörden gibt. Erstens, nicht auf deutsche Flüchtlinge oder Minderheitenangehörige, die Unruhe stiften, zu schießen, sondern sie zu inhaftieren. Zweitens, von Gewalttätigkeiten gegen Minderheitenangehörige abzusehen und sie zu verhindern. Drittens, deutsche Minderheitenangehörige, die Polen verlassen wollen, ziehen zu lassen. Viertens, aufhetzende Radiopropaganda einzustellen. Bitte unterrichten Sie Außenminister Beck, dass die britische Regierung bestrebt ist, Hitler jeden Vorwand zu nehmen, zu übertriebenen Maßnahmen zu greifen. Dieses Telegramm ist angesichts der von polnischer und britischer Seite immer wieder bestrittenen Übergriffe gegen Angehörige der deutschen Minderheit in Polen ein bemerkenswertes und historisch bedeutsames Dokument. Nachdem dieser Punkt abgehandelt ist, interpretiert Dalerus vor Chamberlain und Halifax noch einmal die Einzelheiten der Hitler-Antwortnote mit allen Erklärungen, die ihm Göring mit auf den Weg gegeben hat. Er vergisst auch nicht zu erwähnen, dass der deutsche Kanzler angekündigt hat, ein großzügiges Angebot für Polen vorzulegen. Der englische Premier entgegnete darauf Dalerus, er hege den Verdacht, die Hitler-Antwort und der neue Vorschlag für die Polen seien nur eine Finte, um Zeit zu gewinnen. Eine erstaunliche Äußerung, da die Briten bis dahin Hitler genau das Gegenteil vorwarfen, er setze die Polen unter Zeitdruck. Der Verdacht liegt nahe, dass Chamberlain diese Einschätzung versehentlich entschlüpfte, weil er befürchtete, Hitler warte so lange, bis Polen den Krieg auslöst. Dass diese Befürchtung nicht aus der Luft gegriffen war, zeigt die gegen Englands Rat erfolgte polnische Mobilmachung. Um 12.40 Uhr telefoniert Göring aus der Reichskanzlei mit Dalerus, der zu dieser Zeit noch immer mit den Briten konferiert. Er teilt ihm mit, dass Hitler wahrscheinlich ein Plebiszit für die Bevölkerung im Korridor vorschlägt, sodass die Menschen selbst entscheiden können, ob ihr Gebiet polnisch oder deutsch sein soll. Des Weiteren teilt Göring mit, dass ein Auswanderungsrecht für die Minderheit vereinbart werden soll, die nach der Abstimmung und der Errichtung neuer Grenzen außerhalb des eigenen Volks verbleibt. Göring und Dalerus bemühen sich vergeblich, die Briten als Vermittler zu gewinnen, um die Polen mit Hilfe dieser Vorschläge zum Verhandeln zu bewegen. Chamberlain entlässt Dalerus ohne weitere Botschaft an Hitler und der schwedische Vermittler fliegt nach Berlin zurück. Dort ist gegen Mittag der neue Vorschlag für die polnische Regierung fertig. Hitler hat die deutschen Wünsche aus der Zeit seiner demokratischen Vorgängerregierungen weit zurückgefahren. Ost, Oberschlesien und die Provinz Posen überlässt er den Polen. In Bezug auf Westpreußen und den Korridor hat er die Forderungen, die er noch 4 Tage zuvor gegenüber Henderson geäußert hatte, wieder reduziert. Hitler will offensichtlich die Briten mit einem sehr moderaten Vorschlag davon überzeugen, die Polen zu Verhandlungen zu bewegen. Andererseits umfasst der Vorschlag auch deutsche Wünsche, die über den von Polen bereits ausgeschlagenen März-Vorschlag Hitlers hinausgehen. Die Auflistung umfasst insgesamt 16 Punkte. Dazu zählen: Danzig kehrt heim ins Reich. Im nördlichen Korridor soll die Bevölkerung in einer Abstimmung selbst entscheiden, ob das Gebiet polnisch oder deutsch wird. Die Hafenstadt Gdynia bleibt dabei auf jeden Fall polnisch. Je nach Abstimmungsergebnis im Korridor erhält entweder Deutschland exterritoriale Verkehrswege nach Ostpreußen oder Polen exterritoriale Verkehrswege nach Gdynia. Die in Danzig für Polen gewünschten Sonderrechte werden ausgehandelt und Deutschland gleiche Rechte in Gdynia zugestanden. Die Beschwerden der deutschen Minderheit in Polen und die der polnischen Minderheit in Deutschland werden einer internationalen Kommission unterbreitet und von dieser untersucht. Beide Nationen zahlen Entschädigungen an betroffene Geschädigte nach Maßgabe der Kommission. Im Falle einer Vereinbarung nach diesen Vorschlägen demobilisieren Polen und Deutschland sofort ihre Streitkräfte. Der Vertragsvorschlag ist so ausgelegt, dass er sowohl die in Versailles verfügte Abtrennung Ostpreußens vom Deutschen Reich beendet, als auch den freien Zugang Polens zur Ostsee sicherstellt. Außerdem wahrt er das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen polnischen, kaschubischen und deutschen Bevölkerungsanteile. Der moderne und demokratische Vorschlag birgt allerdings für den Vielvölkerstaat Polen mit seinen nicht integrierten Minderheiten eine ungeheure Sprengkraft. Denn die ukrainische, die weißrussische und die tschechische Minderheit könnten dem deutschen Beispiel folgen und das von ihnen ungeliebte Polen ebenfalls mit regionalen Volksabstimmungen verlassen wollen. Der 30. August vergeht, ohne dass ein polnischer Unterhändler in Berlin erscheint, um den neuen Verhandlungsvorschlag Hitlers in Empfang zu nehmen. Im Auswärtigen Amt und bei den Soldaten der inzwischen voll aufmarschierten Wehrmacht steigen Spannung und Nervosität. Selbst in Hitlers nächster Umgebung ist man sich nicht im Klaren darüber, ob der Führer den Krieg oder den Verhandlungserfolg favorisiert. Hitler selbst äußert sich skeptisch gegenüber Warschau. Für ihn steht in diesem Moment nicht nur Danzig auf dem Spiel, sondern vor allem sein ersehnter Pakt mit England. Ihm ist klar, dass die Entscheidung darüber in Polen fällt. Göring sieht die Lage optimistischer. Er glaubt an eine faire Vermittlungstätigkeit der Briten. Anstelle eines polnischen Unterhändlers trifft um 17.30 Uhr die Nachricht aus der deutschen Botschaft in Warschau ein, dass seit dem Vormittag in ganz Polen die Generalmobilmachung öffentlich bekannt gegeben wird. Hitlers Hoffnung auf eine Verhandlungslösung schwindet. Er bestellt General von Brauchitsch, den Oberbefehlshaber des Heeres, und General Keitel, den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, in die Reichskanzlei. Trotz der Entwicklung verschiebt er den auf den 31. August festgesetzten Beginn des Angriffs gegen Polen noch einmal um 24 Stunden auf den 1. September. Angriffszeit 4.45 Uhr. Hitler räumt damit allen Beteiligten eine letzte Chance ein, ohne Blutvergießen zum Erfolg zu kommen. Für ihn ist ein Krieg offensichtlich nur die schlechtere von zwei Möglichkeiten. In Warschau ist die polnische Regierung nach wie vor der Überzeugung, dass Hitler blufft. Außenminister Beck glaubt, die deutschen Drohungen mit guten Nerven aussetzen zu können. Gerüchte über einen angeblich bevorstehenden Aufstand der Wehrmachtsgenerale gegen Hitler und die englisch-französische Waffenhilfe unterstützen Beck in seinem Glauben. Er ist fest entschlossen, keinen Unterhändler nach Berlin zu schicken. Auch aus Paris und Washington kommt an diesem Tage kein Impuls an die Polen, das Risiko des Kriegsausbruchs zu mindern. Im Gegenteil, man beschwört sich gegenseitig, hart zu bleiben. Der Chef des französischen Außenamtes, Léger, legt Premierminister Daladier darauf fest, die Polen nicht zu Verhandlungen mit Deutschland zu zwingen. Er tut dies ungewöhnlicherweise im Beisein des amerikanischen Botschafters Bullitt. Ein klares Signal an die Adresse Roosevelts. Ein ähnliches Bild in Warschau. Dort informiert man den amerikanischen Botschafter Biddle über die Haltung Polens zu Hitlers Vorschlag. Um 19.30 Uhr meldet Biddle an Außenminister Hall in Washington, dass der polnische Außenminister Beck zu Hitlers Verhandlungsangebot 40 Mal Nein gesagt hat. Noch immer gibt es keine Warnung der Amerikaner an die Polen, dass sie auch von der Sowjetunion bedroht sind. Am späten Abend wird Biddle noch einmal zu Beck bestellt. Dieser legt ihm offen, warum Warschau keine Kompromisse einzugehen gedenkt und nicht bereit ist, einen Verhandlungsführer nach Berlin zu schicken. Dass Biddle nicht widerspricht, wertet Beck als stumme Zustimmung Washingtons. Was geschieht währenddessen in London? Um 10 Uhr morgens, kurz vor Daleros Ankunft bei Premierminister Chamberlain, erhält dieser ein Telegramm seines Botschafters Kennard aus Warschau. Das Telegramm enthält in erster Linie die persönliche Einschätzung Kennards hinsichtlich der Lage in Polen und seine Einschätzung der von Hitler angesetzten Frist. Kennard ist sich sicher, dass Beck nicht nach Deutschland reisen wird und Polen eher kämpfen wird, als in Berlin zu verhandeln. Er schreibt außerdem, dass es für die polnische Regierung unmöglich sei, die weitergehenden deutschen Forderungen anzunehmen. Dies umso mehr, als sie England und Frankreich als Verbündete an ihrer Seite wüsste. Zwar bleibt unausgesprochen, was Kennard dem polnischen Außenminister Beck geraten hat, aber sein Bericht lässt den Schluss zu, dass er Beck empfohlen hat, niemanden nach Berlin zu schicken. Um 19 Uhr schickt Halifax das nächste Telegramm nach Warschau. Er weist Kennard an, Beck zu informieren, dass die deutsche Seite die englischen Vorschläge zu direkten deutsch-polnischen Verhandlungen und zur Fünf-Mächte-Garantie angenommen hat und versichert, die vitalen Interessen Polens zu respektieren. Von den neuen 16 Punkten Hitlers, die er zum Teil schon von Dalerus kennt, ist keine Rede. Stattdessen gibt er den lapidaren Hinweis, dass es so aussieht, als würde die deutsche Regierung an neuen Vorschlägen arbeiten und wenn die eintreffen, könnte man weitersehen. Chamberlain versucht ganz offensichtlich, Hitlers Zeitreserve zu verbrauchen. Gegen Abend wird auch der deutschen Seite klar, dass Außenminister Halifax die Frist, die Hitler für eine Friedens- und Verhandlungslösung gesetzt hatte, verstreichen ließ, ohne Polen zu Gesprächen mit den Deutschen zu drängen. Um 18.50 Uhr schickt er Henderson in Berlin die Weisung, der deutschen Reichsregierung nahezulegen, den polnischen Botschafter einzuladen, die neuen deutschen Vorschläge entgegenzunehmen und nach Warschau weiterzuleiten. Halifax unterläuft Hitlers Forderung nach einer sofortigen Aufnahme von Verhandlungen, indem er schreibt: Wir können der polnischen Regierung nicht raten, dass ein polnischer Unterhändler mit Vollmachten zur Entgegennahme der deutschen Vorschläge nach Berlin kommt. Das Unterlaufen ist perfekt. Halifax schickt seinen Brief so spät ab, dass er erst eintreffen kann, nachdem Hitlers Termin für den Beginn der deutsch-polnischen Gespräche abgelaufen ist. Um 23 Uhr rechnet auch Außenminister von Ribbentrop nicht mehr mit dem Erscheinen eines polnischen Abgesandten. Die von Hitler gesetzte Frist verstreicht ergebnislos. Wenige Minuten vor Mitternacht meldet sich dann für alle unerwartet noch einmal Botschafter Henderson in der Reichskanzlei, um die Antwort seiner Regierung auf Hitlers gestrigen Brief zu überreichen und zu erklären, man habe den Polen nicht zu Gesprächen im Rahmen der gesetzten Frist raten können. Der 30. August ist damit zum Tag des Kräftemessens zwischen Chamberlain und Hitler geworden. Hitler hatte den ganzen Tag gehofft, dass Chamberlain, wie er es in seinem Brief vom 28. August angekündigt hatte, die Polen drängt, auf Deutschland zuzugehen. Mehr noch, er war überzeugt, dass Chamberlain angesichts seines moderaten Angebotes und der drohenden Kriegsgefahr in letzter Stunde auf die Forderungen Deutschlands eingehen würde. Hier irrte Hitler. Chamberlain hatte den Polen nicht den geringsten Wink gegeben, die eigene Position zu bedenken. Er versuchte stattdessen, im Interesse Polens Zeit zu gewinnen. Ihm ging es nicht um Danzig oder um den Schutz von Minderheiten. Chamberlain will Hitler zähmen. Um Deutschland die Schuld am Krieg zuschreiben zu können, lässt Chamberlain den 30. August mit Friedensbeteuerungen und diplomatischem Taktieren verstreichen. Er weiß, dass die Lage der Deutschen in Polen sich von Tag zu Tag verschlechtert und Hitler handeln muss, wenn es zu keiner vertraglichen Lösung kommt. Donnerstag, der 31. August 1939. Der letzte Tag vor Kriegsausbruch. Ein mitternächtliches Treffen von Botschafter Henderson und Minister von Ribbentrop entwickelt sich zum Desaster. Die Nerven beider Männer liegen nach den vielen Verhandlungsnächten der letzten Woche blank. Gegen 18.50 Uhr überreicht Henderson Ribbentrop, wie von Halifax geplant, nach Ablauf des von Hitler festgesetzten Ultimatums, die britische Antwortnote vom 30. August. Er fügt dem Brief zwei mündliche Erklärungen hinzu. Die erste betrifft die deutsch-polnische Beziehung. Henderson führt aus, dass man von der polnischen Regierung nur dann eine völlige Zurückhaltung erwarten könne, wenn die Provokationen durch die deutsche Minderheit in Polen aufhörten. Es seien Berichte im Umlauf, nach denen die Deutschen in Polen Sabotageakte verübten, die die schärfsten Gegenmaßnahmen seitens der polnischen Regierung rechtfertigten. Von Ribbentrop verliert die Beherrschung und hält Henderson entgegen, dass die Sabotageakte von den Polen ausgingen. Im Auswärtigen Amt lägen Berichte über mehr als 200 Morde an Volksdeutschen in Polen vor. Das Gespräch wird frostig. Als zweites nimmt Henderson Bezug auf die deutsche Forderung nach Erscheinen eines bevollmächtigten Vertreters der polnischen Regierung in Berlin. Henderson erklärt, die britische Regierung sei nicht in der Lage, der polnischen zu empfehlen, auf dieses Verhandlungsverfahren einzugehen. Sie schlage der Reichsregierung vor, den normalen diplomatischen Weg einzuschlagen und die deutschen Vorschläge an den polnischen Botschafter zu übergeben. Dann fragt Henderson von Ribbentrop, ob er ihm die Vorschläge schriftlich aushändigen könne. Von Ribbentrop weiß jetzt, dass die englische Regierung keinen ernsthaften Versuch unternommen hat, um Warschau zu sofortigen Verhandlungen mit Deutschland zu bewegen. Dass aus Polen bislang kein Verhandlungssignal gesendet wurde, lässt vermuten, dass England Polen in der Danzig-Frage freie Hand eingeräumt hat. Alle Beteuerungen der englischen Regierung, zwischen Polen und Deutschland vermitteln zu wollen, waren nichts anderes als der Versuch, Hitler hinzuhalten und ihn zu einer Entscheidung zu zwingen. Aufgabe seiner Ansprüche oder Krieg. Die Empfehlung Hendersons, den normalen diplomatischen Weg zu beschreiten, ist wenig hilfreich. Genau diese Bemühungen wurden ja seit Monaten von polnischer Seite boykottiert. Das Gespräch nimmt eine unerwartete, katastrophale Wendung. Von Ribbentrop zieht das Papier mit dem neuen 16-Punkte-Vorschlag aus seiner Tasche und liest es vor. Obwohl der Minister ohne Eile spricht und noch Erläuterungen anfügt, hat Botschafter Henderson Mühe, die Punkte zu behalten. Er bittet den Minister, ihm den geschriebenen Text zur Weiterleitung an seine Regierung in London auszuhändigen. Doch von Ribbentrop erwidert brüsk: Nein, diesen Vorschlag kann ich Ihnen nicht übergeben. Er wirft das Papier stattdessen auf den Tisch und fügt hinzu: Es ist ja sowieso überholt, da der polnische Unterhändler nicht erschienen ist. Henderson verlässt das Auswärtige Amt und eilt in die polnische Botschaft. Er informiert Lipski von dem, was er von Hitlers 16 Punkten aus dem Gespräch mit Ribbentrop behalten hat, Vor allem, dass Deutschland lediglich die Abtretung Danzigs und eine Volksabstimmung im Korridor vorsehe und gibt zu verstehen, dass die Vorschläge insgesamt nicht unvernünftig seien. Angesichts der äußerst kritischen Lage, so drängt Henderson in aller Schärfe, solle Lipski unverzüglich Außenminister von Ribbentrop anrufen und bitten, dass man ihm die neuen deutschen Vorschläge aushändigt. Lipski mauert und erklärt, dies könne er ohne Rücksprache mit Warschau nicht tun. Henderson beharrt auf seinem Rat und wird persönlich. Sie haben 4 Monate lang den Mund nicht aufgetan. Das wird man Ihnen vorwerfen, wenn es zum Krieg kommt. Lipski verspricht daraufhin, mit seiner Regierung zu telefonieren. Kurz nach Mitternacht kehrt auch Dalerus aus London zurück und fährt direkt zu Göring. Dalerus beurteilt seine Londoner Mission ganz optimistisch. Er teilt Göring auch Englands Wunsch nach direkten deutsch-polnischen Gesprächen mit. Görings Neuigkeit für Dalerus sind Hitlers 16 Punkte, die er verliest und mit folgenden Worten kommentiert. Hitler hat in seinem Wunsch, mit England zu einem Übereinkommen zu gelangen, ein Angebot an Polen ausgearbeitet, das ein großes Entgegenkommen von deutscher Seite bedeutet, das in seiner offensichtlich demokratischen, gerechten und praktisch durchführbaren Art großes Aufsehen erregen muss und das sowohl von Polen als auch von England akzeptiert werden kann. Beide Männer sind sich einig, in ihrem Ringen um den Frieden nahe am Erfolg zu sein. Um zu erfahren, was bei dem Treffen Ribbentrops mit Henderson herausgekommen ist, ruft Dalerus von Görings Telefon aus in der englischen Botschaft an. Ogilvy Forbes setzt ihn von dem Desaster des nächtlichen Gesprächs der beiden in Kenntnis. Inzwischen ist es 2 Uhr morgens. Der Marschall und der Schwede versuchen zu retten, was zu retten ist. Göring ermächtigt Dalerus, Ogilvy Forbes sofort den 16-Punkte-Vorschlag Hitlers telefonisch zu diktieren. Damit soll Hitlers Angebot an Polen doch noch zu Henderson gelangen. Unmittelbar danach informiert Göring Hitler über von Ribbentrops verpatzte Notenübergabe. Hitler spricht Göring für dessen schnelles Eingreifen seine Anerkennung aus. Ogilvy Forbes kann den Hitler-Vorschlag nicht sofort an Botschafter Henderson weiterleiten, weil der sich noch in der polnischen Botschaft aufhält. Er legt die im Telefondiktat niedergeschriebenen 16 Punkte auf Hendersons Schreibtisch und geht zu Bett. Um 9 Uhr findet der Botschafter das Schreiben und kennt nun den vollen Text des Hitler-Angebots. Zeitgleich schickt Göring Dalerus mit einer Kopie des Textes zu Henderson, damit er sicher ist, dass der Botschafter den richtigen Text in Händen hält. Henderson bittet Dalerus, den Hitler-Vorschlag so schnell wie möglich in Ogilvy Forbes Begleitung zu Lipski, der polnischen Botschaft, zu überbringen. Um 11 Uhr treffen die beiden Emissäre bei Lipski ein. Die polnische Botschaft bietet ein gespenstisch unwirkliches Bild. Die Büros sind so gut wie leergeräumt. In der Halle stapeln sich die Umzugskisten. Das Botschaftspersonal ist damit beschäftigt, die Abreise vorzubereiten. Dalerus liest Lipski in dessen fast leerem Zimmer Hitlers Vorschlag vor, der an die polnische Regierung gerichtet ist. Lipski unterbricht nach kurzem Zuhören und erklärt, den Inhalt nicht zu verstehen. Eine glatte Lüge, denn Lipski spricht Deutsch. Dalerus verlässt den Raum, um eine Abschrift der Hitlernote zu fertigen und zu übergeben. Diese Gelegenheit nutzt Lipski, um dem zurückgebliebenen Ogilvy Forbes zu erklären, dass er keinerlei Anlass habe, sich für Noten oder Angebote von deutscher Seite zu interessieren. Er kenne die Lage in Deutschland. Er sei überzeugt, dass hier im Falle eines Krieges Unruhen ausbrechen werden und dass die polnischen Truppen gegen Berlin marschieren werden. Dalerus kommt zurück und händigt Lipski den Hitler-Vorschlag aus. Inzwischen ist es kurz vor 12 Uhr mittags. Beide Emissäre kehren eiligst in die britische Botschaft zurück und berichten Henderson. Dalerus informiert gleich von der englischen Botschaft aus auch das Außenministerium in London. Er beschwert sich darüber, dass Polen offensichtlich bewusst jede Verhandlungsmöglichkeit zerstört. Lipski habe ihm gesagt, die deutschen Vorschläge seien nicht einmal erwägenswert. Dalerus ist erregt, weil er erkennt, dass seine Vermittlertätigkeit an der Unbeweglichkeit der Polen zu scheitern droht. Am Ende des Berichts betont der Schwede, dass er selbst den deutschen 16-Punkte-Vorschlag für außerordentlich großzügig hält. Londons Reaktion auf den Dalerus-Anruf ist bezeichnend. Außenminister Halifax ermahnt Botschafter Henderson, er möge in Zukunft bitte Personen, die nicht zur englischen Botschaft gehörten, daran hindern, seine dienstliche Telefonleitung zu benutzen. Zu den eigentlichen Inhalten nimmt er keine Stellung. Dieses Verhalten nährt den Verdacht, dass Außenminister Halifax an weiteren Vermittlungsbemühungen nicht mehr interessiert ist. Während der vergangenen Stunden ist im Foreign Office ein weiterer Bericht des britischen Botschafters in Warschau, Kennard, eingetroffen. Kennard meldet, er habe tags zuvor mit dem polnischen Außenminister Beck gesprochen und dieser habe ihm bis heute Mittag eine schriftliche Antwort auf den englischen Vermittlungsvorschlag versprochen. Beck habe sich außerdem sehr erleichtert gezeigt, dass sich die britische Regierung in keiner Weise für die deutschen Forderungen eingesetzt habe. Kennard spricht damit deutlich aus, was von Ribbentrop befürchtet hat und Göring sich im Vertrauen auf Englands faire Vermittlung nicht vorstellen konnte. Die englische Regierung krümmt keinen Finger, um in Polen Verständnis für die deutschen Anliegen zu wecken. Sie gibt sich nicht die geringste Mühe, den erst in Versailles mit Englands Hilfe geschaffenen Streitpunkt Danzig aus der Welt zu schaffen. Kurz bevor Dalerus das Außenministerium in London von seiner merkwürdigen Begegnung mit Lipski unterrichtet, sendet dieses ein Telegramm nach Warschau. Außenminister Halifax fordert Botschafter Kennard auf, zusammen mit seinem französischen Kollegen die polnische Regierung zu ersuchen, Berlin gegenüber zu bestätigen, dass sie das Prinzip direkter deutsch-polnischer Gespräche akzeptiere. Wieder kein Hinweis auf die Notwendigkeit, einen bevollmächtigten Gesandten nach Berlin zu schicken. Wenige Minuten nach dem Dalerus-Anruf folgen zwei weitere Weisungen aus London. In Berlin erhält Henderson gegen 13 Uhr den telefonischen Auftrag, die Reichsregierung davon zu informieren, dass die polnische Regierung ihren Botschafter ins Außenministerium schicken werde. Dreiviertel Stunden später wird Kennard in Warschau telegrafisch angewiesen, er möge der polnischen Regierung unverzüglich den Rat geben, ihren Botschafter in Berlin zur Reichsregierung zu entsenden. Lipski solle sich dort bereit erklären, neue deutsche Vorschläge entgegenzunehmen und nach Warschau zu übermitteln. Warschau könne dann ebenfalls Vorschläge vorlegen. Auch dieses Telegramm enthält keinen Hinweis auf den von Hitler geforderten, zur Aufnahme von Gesprächen bevollmächtigten polnischen Gesandten. London spielt noch immer Katz und Maus. Henderson begibt sich sofort ins Außenministerium und informiert Staatssekretär von Weizsäcker. Die Botschaft geht unverzüglich weiter an Hitler, der im Begriff ist, die Weisung Nummer 1 für die Kriegführung, das heißt, den Befehl zum Angriff gegen Polen mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen. Hitler soll nach dieser Ankündigung aus London die Unterschrift noch einmal verschoben haben. Die zweite Anweisung in gleicher Sache von Halifax an Kennard kreuzt sich mit zwei Depeschen aus Warschau nach London und Berlin. In der ersten, vom polnischen Außenminister Beck an den englischen Außenminister Halifax, erklärt sich die polnische Regierung zu Gesprächen mit der deutschen Reichsregierung bereit. Diese Nachricht läuft über Kennard und der benötigt über 6,5 Stunden, bis sie abends gegen 18.30 Uhr in London vorliegt. Die zweite Depesche geht um 12.40 Uhr direkt per Funk von Beck an Lipski in Berlin, wo sie von der deutschen Funkaufklärung mitgeschnitten und entschlüsselt wird. Zu dieser Depesche liegen heute zwei offiziell dokumentierte Niederschriften vor. In der polnischen wird Lipski angewiesen, Außenminister von Ribbentrop aufzusuchen und ihm mitzuteilen: Diese Nacht wurde die polnische Regierung von der britischen, von deren Erörterung mit der deutschen Regierung über die Möglichkeit direkter Verhandlungen zwischen der deutschen und der polnischen Regierung unterrichtet. Die polnische Regierung wird den Vorschlag der britischen Regierung in günstigem Sinne erwägen und der britischen Regierung in einigen Stunden eine formelle Antwort zu dieser Frage geben. In der Niederschrift des Mitschnitts der deutschen Funkaufklärung hat diese Weisung allerdings einen Anhang mit Handlungsanweisungen an Lipski mit folgendem Inhalt: Lassen Sie sich unter keinen Umständen in sachliche Diskussionen ein. Wenn die Reichsregierung mündliche oder schriftliche Vorschläge macht, müssen Sie erklären, dass Sie keinerlei Vollmacht haben, solche Vorschläge entgegenzunehmen oder zu diskutieren und dass Sie ausschließlich obige Mitteilungen Ihrer Regierung zu übermitteln und erst weitere Instruktionen einzuholen haben. Für die Echtheit dieses Mitschnitts spricht, dass sich Lipski tatsächlich genau an diese Zusatzanweisung hält. Es ist 13 Uhr, noch 16 Stunden bis zum festgesetzten Angriffsbeginn der Wehrmacht gegen Polen, als Göring und Dalerus den weiteren Gang der Dinge besprechen und ein Bote ihnen die entschlüsselte Lipski-Weisung überbringt. Der Marschall schäumt vor Wut. Er gibt Dalerus ein Exemplar des dechiffrierten Textes. Nach etwa 2 Stunden weiteren Überlegens schlägt der Schwede Göring vor, ab sofort Selbstverhandlungen mit den Briten aufzunehmen. Göring fährt zu Hitler, um sich neue Gespräche mit der englischen Regierung genehmigen zu lassen. Hitler ist mehr als skeptisch, akzeptiert aber den Vorschlag. Er billigt sofortige Gespräche Görings mit Henderson und den Gedanken, England für Polen mitverhandeln zu lassen. Hitler weiß, dass ihn das Ausbleiben eines polnischen Verhandlungsführers vor die Wahl stellt, Danzig und die deutsche Minderheit in Polen aufzugeben oder anzugreifen. Der Umweg über London ist seine letzte Chance für eine Verständigung. Hitlers Bereitschaft, Görings Versuch zu unterstützen, zeigt, dass er auch jetzt noch am Nachmittag vor Kriegsausbruch bereit ist, den Polenfeldzug abzublasen. Seine einzige Bedingung ist, dass Dalerus als Vertreter eines neutralen Staates an möglichen deutsch-englischen Verhandlungen teilnimmt. Dalerus eilt umgehend in die englische Botschaft, um dort den Boden zu bereiten. Henderson empfängt ihn freundlich, äußert aber sofort den Verdacht, die Deutschen wollten nur einen Keil zwischen England und Polen treiben. Dalerus zeigt Henderson den entschlüsselten Text der Weisung Becks an Lipski und macht ihm damit deutlich, dass es angesichts der starren Haltung der polnischen Regierung und in Anbetracht der hochbrisanten Lage nur noch eine Möglichkeit gibt, den Frieden zu erhalten. Göring und Henderson müssen in direkten Gesprächen zu einer Verständigung über deutsch-englische Verhandlungen kommen. Dalerus beschreibt diese Begegnung später mit folgenden Worten: Ich bin überzeugt, dass Henderson, obwohl er mir aufmerksam zuhörte, innerlich die ganze Zeit der bestimmten Auffassung war, das Ganze sei ein Intrigenspiel. Ein Versuch, Polen und England zu trennen, um Deutschland Gelegenheit zu geben, Polen ungestört anzugreifen. Tatsächlich kommt es gegen 16.30 Uhr zu einer Konferenz mit Henderson, Göring, Dalerus und Olgivi Forbes. Göring empfängt Henderson besonders herzlich. Beide bemühen sich offensichtlich, eine günstige Atmosphäre für das anstehende Gespräch zu schaffen. Als man zum Thema kommt, schlägt der deutsche Marschall dem englischen Botschafter vor, Verhandlungen zwischen Deutschland und Großbritannien einzuleiten, bei denen London für Polen mitverhandeln sollte. Henderson bleibt reserviert. Er glaubt nicht, dass der Vorschlag Görings zu einer Lösung führt und will ihm deshalb auch nicht folgen. Göring setzt nach und legt dem Engländer das entschlüsselte Chiffre-Telegramm von Beck an Lipski als Beweis vor, dass Deutschland unter den gegebenen Bedingungen schlecht zu einer Regelung mit Polen kommen könne. Henderson erklärt sich bereit, seiner Regierung den neuen deutschen Vorschlag zu übermitteln. Gleichzeitig bittet er Göring, die für den Abend angekündigte Rundfunkveröffentlichung der 16 Punkte Hitlers zu verhindern, weil dieser Schritt für ein mögliches Zustandekommen deutsch-polnischer Gespräche wenig sinnvoll wäre. Das Gespräch der vier Herren endet kurz vor 19 Uhr, ohne dass Göring etwas Definitives erreicht hätte. Der Wunschbotschafter Hendersons, die 16 Punkte Hitlers so lange wie möglich vor der Welt geheim zu halten, liegt auf der gleichen Linie wie die Bitte an die Redaktionen von Daily Mail und Daily Telegraph, den 16-Punkte-Vorschlag Hitlers möglichst negativ zu kommentieren. London befürchtet, dass Hitlers Bereitschaft, seine Forderungen auf das berechtigte deutsche Interesse zu beschränken und sein Vorschlag, die Bewohner des Korridors selbst über ihre Zugehörigkeit zu Polen oder Deutschland abstimmen zu lassen, die Kriegsbereitschaft vieler Franzosen, Briten und Amerikaner abklingen lassen könnte. Gegen 16 Uhr sucht Botschafter Lipski um ein Gespräch bei Außenminister von Ribbentrop nach, der aus der entschlüsselten polnischen Weisung weiß, dass Lipski weder verhandeln noch die deutschen Vorschläge entgegennehmen darf. Um 18.30 Uhr stehen sich die beiden Männer gegenüber. Lipski verliest die polnische Erklärung, die von Ribbentrop bereits aus dem entschlüsselten Telegramm kennt. Der Minister fragt daraufhin, ob der Botschafter verhandeln dürfe. Der verneint. Nach einigen Bemerkungen über den deutsch-englischen Meinungsaustausch der letzten Tage und Hitlers Erwartung, bis zum Abend des 30. August einen polnischen Verhandlungsbevollmächtigten in Berlin zu sehen, fragt von Ribbentrop Botschafter Lipski ein zweites Mal, ob er verhandeln dürfe. Als der wiederum verneint, ist das Gespräch beendet. Beide wissen, dass das den Krieg bedeutet. Im Pariser Kabinett toben derweilen Richtungskämpfe. Präsident Daladier vertritt die Meinung, Frankreich müsse gegenüber Deutschland unnachgiebig bleiben. Hitler werde den Kriegsbeginn politisch im eigenen Land nicht überleben. Außenminister Bonnet rät, umgehend mit Deutschland, Italien, England und Polen über alles zu verhandeln, was einen Krieg verhindern könnte. Der französische Botschafter Coulandre in Berlin schreibt am Abend dieses 30. August an seinen Präsidenten: Sehr geehrter Herr Präsident, die Kraftprobe schlägt zu unseren Gunsten aus. Aus sicherer Quelle erfahre ich, dass Hitler sich seit 5 Tagen abwartend verhält, die Parteigrößen schwankend geworden sind und die Berichte von einer wachsenden Unzufriedenheit der Bevölkerung sprechen. Nach wie vor müssen wir festbleiben, festbleiben und nochmals festbleiben. Wenn ich recht unterrichtet bin, so beansprucht Hitler Danzig und einen Korridor durch den Korridor. Wir müssen ihn durch unsere feste Haltung davon überzeugen, dass er mit den Methoden, die er bisher angewandt hat, gar nichts mehr bekommen wird. Einen Tag später äußert sich Coulandre gegenüber dem französischen Außenminister Bonnet vollkommen gegensätzlich. Die deutsche Regierung ist nach sicheren Informationen sehr verärgert darüber, dass sie von Polen keine Antwort erhalten hat. Es steht zu befürchten, dass sie Befehl zum sofortigen Angriff erteilt, wenn sie bis zum Ende des Morgens keine Antwort in Händen hält. Es läge ganz im Interesse der polnischen Regierung, unverzüglich nach Berlin mitzuteilen, dass sie die Fühlungnahme gutheiße und Lipski mit sämtlichen notwendigen Instruktionen als Bevollmächtigten zum Verhandeln entsendet. So stark der Richtungsstreit im Kabinett, so schwach ist Frankreichs Außenwirkung, als es darum geht, die in Versailles geschaffenen Probleme im Konsens mit Polen und dem Deutschen Reich zu lösen. Ein schon erwähnter Vermittlungsversuch der Franzosen und Italiener, der letzte vor dem Krieg, ist angesichts der harten Fronten chancenlos. Der Vorschlag Mussolinis, eine Konferenz einzuberufen, die die Schäden von Versailles und alle Streitigkeiten zwischen Italien, England, Frankreich, Polen und Deutschland grundlegend heilen soll, verläuft sich im Getriebe diplomatischer Hinhaltekunst. Als der italienische Botschafter Dr. Attolico gegen 19 Uhr zur Audienz bei Hitler erscheint, um ihm das Vermittlungsangebot des Duce vorzuschlagen, ist der Aufmarsch der deutschen Truppen nicht mehr zu stoppen. Mit jedem Tag, den die Deutschen jetzt noch weiter hingehalten werden, steigt die Gefahr, dass der Feldzug gegen Polen nicht in Warschau endet, sondern vorher im Herbstregen auf den matschigen Straßen und Wegen Polens stecken bleibt. Hitler, der inzwischen erkannt hat, dass die Briten in den zurückliegenden Tagen nur auf Zeit spielten und die Polen zu Verhandlungen nicht bereit sind, lehnt das späte Angebot des Duce dankend ab. Historisch bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Rolle des amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Obwohl er seit 7 Tagen weiß, dass Hitler der Sowjetunion Ostpolen als ihr Interessengebiet zugestanden hat, gibt er diese Information nicht an die polnische Regierung weiter. Es bedarf keiner großen Fantasie, um sich vorzustellen, dass die polnische Regierung, hätte sie von dieser Regelung erfahren, die Rückgliederung des Freistaates Danzig in das Deutsche Reich dem sicheren Verlust Ostpolens vorgezogen hätte. Welches doppelbödige Spiel Roosevelt spielte, wird besonders deutlich an der Tatsache, dass der amerikanische Botschafter in Paris, Bullitt, noch am Morgen des 31. August, also einen Tag vor Kriegsbeginn, seinem polnischen Kollegen Graf Lukasiewicz mitteilte, er wisse aus verlässlicher Quelle, dass ein möglicherweise existierendes geheimes Zusatzabkommen zum Hitler-Stalin-Pakt nur die 3 baltischen Staaten betreffe, nicht aber Polen. Hitler steht am Abend vor dem Krieg vor einem politischen Scherbenhaufen. Sein Traum von einer friedlichen Partnerschaft mit England ist zerstört. Die Polen haben keines seiner Angebote angenommen. In dieser Stunde der tiefen Verärgerung über seine persönliche Niederlage versteigt sich Hitler zu einer Aussage, die seitdem immer wieder als Beleg seiner Kriegslust zitiert wird. Als der italienische Botschafter gegangen ist, wendet sich Hitler dem im Raum verbliebenen Staatssekretär Meissner zu und sagt: Im Grunde genommen bin ich heilfroh, dass die Polen mein Angebot nicht angenommen haben. Ich habe es gegen meine innere Überzeugung gemacht. Aber wenn die Polen es angenommen hätten, wäre ich daran gebunden gewesen. Möglicherweise zeigt diese Bemerkung, dass Hitler doch seit geraumer Zeit über einen Feldzug gegen Polen nachdachte. Wenn man allerdings die vielfältigen Angebote Hitlers Revue passieren lässt, dann ist diese Aussage wahrscheinlich die Schutzbehauptung eines Mannes, dem etwas Wichtiges misslungen ist und der dann so tut, als habe er es gar nicht anders haben wollen. Um 21 Uhr gibt der Deutsche Rundfunk Hitlers 16-Punkte-Vorschlag bekannt. Zwischen 21 und 22 Uhr überreicht Staatssekretär von Weizsäcker die schriftlichen Ausfertigungen des Hitler-Vorschlags nacheinander an die Botschafter Englands, Frankreichs, Japans und an die Geschäftsträger der USA und der Sowjetunion. Am späteren Abend gerät die englische Regierung noch einmal unter Druck. Der Daily Telegraph hat in seiner Abendausgabe über die Vermittlungstätigkeit der Londoner Regierung zwischen Warschau und Berlin berichtet. In diesem Zusammenhang wies die Zeitung wahrheitsgemäß darauf hin, dass die polnische Regierung nach Eingang des Verhandlungsangebots aus Deutschland die Generalmobilmachung für die Streitkräfte angeordnet hat, statt das Angebot zu akzeptieren. Um mögliche Zweifel bei den englischen Lesern über die Frage von Schuld und Unschuld von vornherein auszuräumen, wird die komplette Abendausgabe des Daily Telegraph beschlagnahmt. Ein Nachdruck, der als Spätausgabe erscheint, lässt die polnische Generalmobilmachung unerwähnt. In den Augen der englischen Bevölkerung blieb damit Hitler der Alleinschuldige. 1. September 1939. Der Kriegsausbruch. Früh um 4.45 Uhr tritt die Wehrmacht ohne Kriegserklärung zum Angriff gegen Polen an. General Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, rät Hitler, den Krieg an Polen zu erklären, doch dieser lehnt das ab. Die Gründe für diesen Schritt könnten operativer oder politischer Natur sein. Der operative könnte im Überraschungsmoment liegen. Da die polnischen Streitkräfte bereits voll mobilisiert und aufmarschiert waren, dürfte dies nicht der ausschlaggebende Punkt in Hitlers Überlegung gewesen sein. Wahrscheinlicher ist ein politischer Aspekt. 1914 hatte Deutschland, nachdem zuvor Russland, Frankreich und England ihre Heere und Flotten mobil gemacht hatten, als erstes Land den Krieg erklärt. Das ist später in Versailles als Beweis für die deutsche Kriegsschuld gewertet worden. Das geschlagene Deutsche Reich hatte 1919 für diese traditionelle und völkerrechtlich korrekte Handlungsweise einen hohen Preis bezahlen müssen. Möglicherweise wollte Hitler eine Wiederholung dieses Vorgangs von vornherein durch den Verzicht auf eine formelle Kriegserklärung ausschließen. Hitlers Vorgehen ist nichts Außergewöhnliches. Kriegserklärungen sind im 20. Jahrhundert nicht mehr die allgemeine Regel bei militärischen Auseinandersetzungen. Japan eröffnete 1904 den russisch-japanischen Krieg ohne eine Kriegserklärung. Polen tat das Gleiche 1920 gegenüber der Sowjetunion. Die USA begannen den Vietnamkrieg ebenso ohne Kriegserklärung wie die NATO-Staaten ihre Luftangriffe gegen Jugoslawien. Doch zurück in den September des Jahres 1939. Am 3. September folgen England und Frankreich ihrer Bündnispflicht und erklären Deutschland den Krieg. Fast das gesamte Commonwealth und einige der französischen Kolonien schließen sich an. Chamberlain hat damit seinen Plan umgesetzt. Die Auseinandersetzung um die Stadt Danzig, den Korridor und die Menschenrechte der deutschen Minderheit in Polen hat sich binnen zweier Tage zu einem Weltkrieg entwickelt. Der Krieg in Polen trifft von Beginn an auch die Zivilbevölkerung. Einerseits können die deutschen Truppen nicht immer verhindern, dass die im Kampfgebiet lebende polnische Bevölkerung bei den Gefechten in Mitleidenschaft gezogen wird. So kommt es schon am ersten Kriegstag bei einem deutschen Luftangriff gegen eine polnische Division infolge schlechter Sicht zu Bombenfehlabwürfen, bei denen etwa 1200 unschuldige polnische Zivilpersonen den Tod finden. Andererseits macht die polnische Bevölkerung zum Teil unter Mithilfe des Militärs von Kriegsbeginn an Jagd auf Deutsche, die noch in Polen leben. In einer Welle von Hausdurchsuchungen, Plünderungen, Verhaftungen, Vertreibungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen und Ermordungen verlieren über 5000 polnische Staatsbürger mit deutscher Muttersprache ihr Leben. Das größte Blutbad mit etwa 1000 Ermordeten findet am 3. Kriegstag in der Stadt Bromberg statt. Die Auseinandersetzungen eskalieren, als polnische Heckenschützen nach Abzug der regulären polnischen Truppen einen Partisanenkampf gegen deutsche Truppen beginnen. Dies führt zu Reaktionen des deutschen Militärs und zu drakonischen Maßnahmen gegen die polnische Bevölkerung. Am 4. September beginnt der Krieg auch im Westen. Englands Luftwaffe greift mit 16 Bombern deutsche Schiffe an, die auf Reede vor Cuxhaven, Wilhelmshaven und Brunsbüttel liegen. Einen Tag später beginnen die deutsche U-Boot-Waffe und die Royal Navy ihren Krieg auf dem Atlantik. Beide versenken an diesem Tag die ersten Handelsschiffe ihrer Gegner. Am 6. September ergeht auf deutscher Seite die Weisung, französische Handelsschiffe weder zu beschießen noch zu kontrollieren. Die Reichsregierung macht noch immer den Versuch, Frankreich aus den Kriegshandlungen herauszuhalten. Am 10. September verletzt England mit dem Überflug von Bombern über Belgien die Neutralität des kleinen Landes. Möglicherweise steht dahinter der Versuch, diesen bislang noch neutralen Staat in den Krieg hineinzuziehen. Ab dem 12. September landen britische Soldaten auf dem Kontinent und verstärken die französischen Truppen. Mit diesem Schritt erfüllt England seine Garantien gegenüber Polen, ohne Polen damit im geringsten zu entlasten. Frankreich zeigt seine Bündnistreue, indem es im Westen 80 Divisionen zwischen Schweiz und Nordsee aufmarschieren lässt. Eine gewaltige Streitmacht, der zunächst nur 11 deutsche Divisionen gegenüberstehen. Doch ein Großangriff der Franzosen, der den Polen Entlastung hätte bringen können, bleibt aus. In Polen rückt währenddessen die deutsche Wehrmacht blitzartig vor. Am 5. September befiehlt das polnische Oberkommando der in Nordwestpolen eingesetzten Armee Rudnicki, vor den deutschen Truppen auszuweichen, alle Nahrungsmittel im aufgegebenen Landstrich zu vernichten und dem Feind nur verödetes, zerstörtes Land zurückzulassen. Zum ersten Mal im Zweiten Weltkrieg wird das Prinzip der verbrannten Erde angewendet. Am 6. September berichtet die polnische Tageszeitung Express Porani, die französische Armee sei ins Rheinland einmarschiert und die polnische Luftwaffe bombardiere Berlin. Papier ist geduldig. Nur 3 Tage später hat die Wehrmacht ganz Westpolen bis zur Linie Narew-Warschau-Bug genommen. Am 13. September titelt Express Porani mit der Schlagzeile »Deutsche Offensive in Polen zusammengebrochen«. Am 16. September bläst der Daily Express aus London ins gleiche Horn, als er meldet, Saint-Louis sei von französischen Truppen eingeschlossen. Redakteursfantasien. In Wahrheit setzt sich die polnische Regierung samt Präsident Moschitzki und Oberbefehlshaber Rycz Smigli am 17. September nach Rumänien ab und die Rote Armee der Sowjetunion tritt ebenfalls ohne Kriegserklärung von Osten her zum Angriff gegen Polen an. Die sowjetische Regierung erklärt ihr Handeln vor den ausländischen Regierungen mit folgender Begründung. Der polnische Staat hat aufgehört zu existieren und die Sowjetunion musste daher die auf polnischem Gebiet lebenden Ukrainer und Weißrussen unter ihren Schutz nehmen. Eine glatte Lüge. Der sowjetische Außenminister Molotow hat sich für diese Erklärung schon Tage zuvor bei seinen deutschen Vertragspartnern entschuldigt und gebeten, dass man über diesen Strohhalm nicht stolpern möge. In einem Telegramm des deutschen Botschafters aus Moskau heißt es dazu wörtlich: Sowjetregierung sehe für eine andere Motivierung leider keine Möglichkeit, da die Sowjetunion sich bisher um die Lage ihrer Minderheiten in Polen nicht bekümmert habe und ihr jetziges Eingreifen nach außen hin irgendwie begründen müsse. Nur einen Tag später, am 18. September, hatte die Wehrmacht ganz Polen westlich der Kursonlinie bis auf die Hauptstadt Warschau eingenommen. Am 19. September reagieren die französische und die britische Regierung auf die Kriegsbeteiligung der Sowjets und fordern die russische Regierung auf, die Truppen aus Polen wieder abzuziehen. Wenn das unterbleibe, so droht man aus Paris und London, folge automatisch eine Kriegserklärung. Es blieb bei dieser Drohung. 4 Wochen später nehmen Briten und Franzosen im Geheimen Verbindung zu den Russen auf, um sie doch noch zum Krieg gegen Deutschland auf ihre Seite zu ziehen. Am 29. September fällt Warschau. Polen hat den Krieg verloren. Paris und London, auf deren militärische Hilfe die polnische Regierung bei ihrer starren Haltung gegenüber Deutschland gesetzt hatte, haben dem Untergang aus sicherer Entfernung zugeschaut. Auch die nun folgenden Angebote Hitlers, das besetzte Polen zu räumen, nur Danzig und den Korridor bei Deutschland zu belassen und die kriegerischen Auseinandersetzungen durch einen deutsch-englischen Vertrag zu beenden, werden von Paris und London zurückgewiesen. Das Ziel Englands und Frankreichs ist nicht mehr die Rettung Polens, sondern ausschließlich die Zerschlagung Deutschlands. Der Krieg, der viele Väter hatte. Die letzte Woche vor dem Krieg. Von Gerd Schulze-Rohnhoff. Sprecher Matthias Ponier und Hans-Peter Goldbeck. Tonaufnahme Markus Ohm und Sascha Nölke. Schnitt und Bearbeitung Katharina Behrens. Eine Produktion der Polar Film und Medien GmbH 2005. Mit freundlicher Genehmigung der Olzog Verlag GmbH.